erste Aufnahme, Polit-Podcast, Auto, irgendwas, Name wird geändert. Fangen wir mal an. Wir gehen jetzt heute mal die verschiedenen Fragen beim Wahl-O-Mat zu der Saarlandwahl durch. Und ja, deswegen fangen wir gleich mal an. So, wir fangen an mit Frage 1. Im Saarland, längere Ladenöffnungszeiten an Werktagen? Ich habe in meinem Wahl-O-Mat ein Nein angeklickt. Hat einen ganz einfachen Grund. Natürlich finde ich es interessant, auch noch nach 8 Uhr, ich glaube, die Saarländer haben bis 8 Uhr geöffnet, einkaufen zu können. Andererseits denke ich an die Leute, die dort arbeiten müssen. Das ist eine große Branche. Und Arbeitszeiten bis spät in die Nacht sind schlicht und einfach nicht unmenschlich, aber anstrengend. Im Vergleich zu dem, was es für die Wirtschaft bringt und für den Nutzer bringt, nicht angemessen, meiner Meinung nach. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe Ladensöffnungszeiten. Ja, ich bin dafür, längere Öffnungszeiten. Zum einen schafft es halt, um dieses Allerweltsargument von den Neoliberalen zu bringen, es schafft mehr Arbeitsplätze, aber abgesehen davon finde ich es halt zumindest die Möglichkeit, den Läden die Möglichkeit zu geben, längere Öffnungszeiten zu haben, finde ich in Ordnung. Also eine generelle Schließstunde um 8 finde ich jetzt nicht so prickelnd. Wenn die sich halt entscheiden, dass sie länger aufhaben wollen, sollen sie es doch ruhig machen. Ich habe da jetzt ein bisschen Einblick erhalten durch meinen Vater, der in so einem Laden als Marktleiter arbeitet. Die Erfahrung zeigt, dass wenn es denn, so war das ja in Rheinland-Pfalz vor 6, 7 Jahren, wenn es denn längere Öffnungszeiten gibt, die Läden das eigentlich alle wahrnehmen, aber nicht, indem sie mehr Personal oder gar mehr Personalstunden geben, sondern indem das einfach umgeschichtet werden muss. Und letzten Endes leiden da darunter meiner Meinung nach auch die Qualität der Märkte. Darüber hinaus kann ich, auch wenn es mir schwerfällt, so planen, dass ich vor 8 Uhr in einem Markt bin. Es gibt ja dann Tankstellen, die dann rund um die Uhr geöffnet sind, von daher ist es kein Zwang. Andererseits würde ich jetzt die Ladenöffnungszeiten nicht als doppelt gewichtete These führen, weil es so wichtig auch nochmal nicht ist. Ich bezweifle außerdem, dass es eine der Parteien als Hauptziel genannt hat. Ich sehe es ähnlich. Also doppelt gewichtet auf keinen Fall. Genauso wie ich sehe halt natürlich auch die Argumentation, dass es halt eben schlecht ist. Ich persönlich bin jetzt halt eher dafür. Aber wenn es natürlich jetzt so ist, dass das einfach nur heißt, dass halt dann vor allen Dingen die gleiche Anzahl Leute das für das gleiche Geld machen muss oder ähnliches, ist es natürlich schlecht. Da bin ich auch absolut dagegen. Wenn dann nur längere Öffnungszeiten, dann wenn auch natürlich das Personal ähnlich aufgestockt wird. Dann ist es für die Wirtschaft deutlich ein Förderungsgrund, ja. Und dann ist das mal die Beantwortung für die erste Frage, würde ich sagen. Ja. Frage 2 ist, ob das Saarland Atomstromimport verbieten soll. Also beziehungsweise genau die Formulierung ist, kein Import von Atomstrom in das Saarland. Ich habe dagegen gestimmt, beziehungsweise also ich sehe es anders. Ich sehe den Atomstrom immer noch als brauchbare Quelle an. Auch nach Fukushima ist meiner Meinung nach Atomstrom immer noch eine brauchbare Alternative. Natürlich sind andere Alternativen mir lieber, aber trotzdem sehe ich, bis man Atomstrom völlig ersetzen kann, ohne dass es Mehrpreis für den Endkunden hat, ist es meiner Meinung nach trotzdem noch legitim, Atomstrom zu importieren bzw. auch selbst herzustellen. Interessanterweise habe ich auch abgelehnt, obwohl ich von der Herangehensweise gerade andersrum rangehe. Ich bin der Meinung, dass Atomstrom definitiv abzulehnen ist, weil einfach das Risiko für Mensch und Leben zu hoch ist. Jetzt ist aber die Frage, wie man das ablehnt, ob man das bundespolitisch ablehnt, ideologisch ablehnt oder nur für das Saarland ablehnt. Und ich halte es für falsch, im Saarland dort ein anderes Ding zu machen und damit dann Bund zu schaden. Denn wenn man am Ende hochrechnet auf Deutschland, müssen andere Länder mehr Atomstrom importieren, wenn das Saarland anderen Strom nimmt. Denn die Windkraft, die nur im Saarland gemacht wird, oder die Wasserkraft, reicht definitiv nicht aus. Wenn wir das Problem also so rum angehen, ist es nicht zu lösen. Und dann muss man sich darauf versteifen, weiter zu fördern. Statt also Atomstromimporte zu verbieten, sollte man mehr in Forschung, zum Beispiel an der großen saarländischen Universität in Saarbrücken, investieren und das fördern. Also eine Abkehr vom Atomstrom, ja, das radikal durchzusetzen durch ein Importverbot auf gar keinen Fall. Ja, ich denke, das ist jetzt gerade, also da es auf Landesebene ist, es ist wirklich halt keine Diskussion. Also auch so generell mal, ich bin generell ja eher antiföderalistisch eingestellt und mehr zentralistisch. Und gerade in den Themen der Grundversorgung, das ist ja nachher auch nochmal eine Frage, sehe ich halt eindeutig, dass wir eine Bundespolitik brauchen und keine Landespolitik. Auf jeden Fall. Dann denke ich, dann gehen wir jetzt mal weiter zur nächsten Frage. Und das hat nicht funktioniert und jetzt. So, nächste Frage. Der Stadionausbau in Saarbrücken ist es, glaube ich. Ja. Ob das Land das mitfinanzieren soll. Also genaue Formulierung, das Land soll den Ausbau des Saarbrücker Stadions mitfinanzieren. Mein Votum war ein klares Nein. Wobei mein Votum war ein Nein, so klar ist es gar nicht. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass Länder in Sport investieren müssen. Dass das allerdings in Immobilien erfolgen soll, diese Meinung vertrete ich eben nicht. Ich glaube, dass eine Förderung, die an die Basis geht, an die Kinder geht, an Leute selbst geht, von mir aus auch in Jugendabteilungen von Vereinen geht, finde ich gut. Aber einen Stadionausbau zu fördern, hat man gesehen, zum Beispiel in Kaiserslautern, zu was das führt und das ist definitiv nichts Wünschenswertes. Ich sehe es ähnlich, obwohl ich genauso wie mein Co-Moderator eigentlich auch ein Fußballfan bin, bin ich trotzdem dagegen. Zum einen sollte, also ich sehe es ähnlich, eigentlich sehe es genauso wie er, wenn was vom Staat finanziert werden sollte, wenn dann eher Jugendarbeit und nicht das von den Profivereinen, das können die selbst finanzieren. Und vor allen Dingen sollte es halt auch Fußball, obwohl ich Fußball selbst als natürlich als Volkssport sehe und natürlich auch als der beliebteste Sport, sollte es dann, wenn halt auch gleichmäßig zu den meisten, also nach Interesse gehen, also nach Interessen der Jugendlichen und nicht nach Interessen von einzelnen Politikern oder sonstigen, wo dann halt eben Fördergelder hingehen und das dann halt eben wirklich halt auf Jugendvereine verteilen. Und Fakt ist eben, Fußball ist bereits Breitensport. Fußball kann sich durch diesen übermäßigen Finanzeinsatz in den höheren Ligen selbst finanzieren. Es ist eher wichtig, Gesetze zu schaffen, die diese riesigen Mengen an Geldern, die den oberen Ligen fließen, so umzuleiten, dass sie gezwungenermaßen auch in die kleinen Ligen zumindest in geringen Anteilen reinkommen. Und dann kann man sich auf Förderung anderer Sportarten fokussieren, denn die sind nicht schlechter oder besser als Fußball, die sind nur weniger im Fokus der Öffentlichkeit und da kann man durchaus mal rangehen. Außer Reitsport und Synchronschwimmen. So, jetzt kommen wir zur ersten, auch wirklich von der Frage her interessanten Fragen. Die These lautet, bei Landtagswahlen wählen ab 16 Jahren. So, also ich habe direkt erstmal hier auch wieder ein Votum Nein. Ich bin ganz schwer der Meinung, dass gerade heutzutage die politische Bildung selbst bei 18-Jährigen größtenteils nicht ausreicht, um sich wirklich über die, also beziehungsweise das Politinteresse der Jugend reicht einfach nicht aus, damit sie sich ausreichend informieren über das, was sie wählen. Und ich denke, dass halt Wählen ab 16, vielleicht ist es eine statistische Schönheit, wenn dann, was weiß ich, 70% gewählt haben, statt jetzt 63% war, glaube ich, Wahlbeteiligung. Ja. Das sieht dann zwar viel schöner aus, aber es bringt halt nichts, wenn ich dann 7% der Bevölkerung mehr habe, die wählen, aber die dann halt ungefähr so informiert sind wie mein Turnschuh. Ich würde sogar sagen, dass die Wahlbeteiligung nochmal runtergeht, weil wenn ich zwei Jahresgenerationen mit reinnehme und ich überlege, ich meine, wir sind ja jetzt nicht weit weg von dem Alter, welche 16-Jährigen würden überhaupt zu der Wahl gehen, dann sage ich, die schlafen an diesem Sonntag lieber aus, als zu der Wahl zu gehen. Und dann geht unsere Wahlbeteiligung in den Keller. Gut, wir sollten nicht wählen, um Wahlbeteiligung zu machen. Wir sollten wählen, um unsere Bürger partizipieren zu lassen. Und Fakt, für meine Begriffe wirklich Fakt, ist, dass Jugendliche der heutigen Zeit nicht interessiert genug sind, um ihnen das zu schenken. Erst einmal muss da mehr kommen. Man muss mehr in politische Bildung investieren. Das geht in der Schule los, wo Sozialkunde nicht erst ab der 9. Klasse und dann auch nur einstündig, so ist es zumindest in Rheinland-Pfalz, unterrichtet werden darf. Das geht überall weiter von Finanzierung von Jugendorganisationen bis hin zu Angeboten, auch im ländlichen Raum, was Politik angeht, die gefördert werden muss und nicht nur weitere Gelder dahin stecken, dass ein 16-Jähriger wählen kann, weil der 16-Jährige, und das würde ich sagen, letzten Endes zumindest im Durchschnitt zu unreif ist, um dort wirklich zu entscheiden. Richtig, ich würde also auch auf jeden Fall die Unreife unterstützen, genauso halt eben auch diese politische Bildung. Wir müssen einfach überparteilich, und das ist wirklich wichtig, überparteilich, einfach schon viel früher mit politischer Bildung anfangen. Ich denke, dass Sozialkunde ab der 9. zu unterrichten, das ist im Grunde schon grob fahrlässig. Auf jeden Fall. Es wird einfach von den Jugendlichen 3 Jahre später, wo dann die meisten überhaupt erst 1 Jahr hatten oder 2 Jahre, von denen wird erwartet, dass sie danach politische Entscheidungen treffen können. Ich glaube, wenn ich heute eine Umfrage machen würde bei allen 16-Jährigen, die wüssten nicht mal 10%, nicht mal 5%, wie überhaupt unsere Bundestagswahl genau funktioniert. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass sie das Zählverfahren können, sondern dass sie überhaupt wissen, was zum Beispiel der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme ist. Genauso war halt die Parteien unterscheidet. Deswegen, bevor nicht überhaupt politische Bildung in dem Alter normal ist, brauchen wir überhaupt gar nicht überhaupt darüber nachzudenken, 16-Jährigen das Wahlrecht zu geben. Das funktioniert einfach nicht. Wir werden später noch zu einer Frage nach der NPD kommen, aber ich will jetzt durchaus mal die NPD ins Gespräch bringen. Denn, wenn wir mal schauen, wir beginnen mit der politischen Bildung in der Schule bei Jugendlichen mit dem Alter 15 Jahre. Die sind 14 oder 15 Jahre alt. Jetzt schauen wir mal an, wo sich denn die radikalen Parteien bedienen. Und die bedienen sich schon viel früher, die rekrutieren schon viel früher, einfach weil da die Bildung noch nicht so hoch ist. Und aus tausenden Gründen muss ich erstmal in frühe Bildung investieren und dann in 5, 6, 7 Jahren kann ich wieder an das Wahlalter ab 16 denken. Das sehe ich ähnlich. Ich würde es jetzt nicht auf die NPD fokussieren, genauso wenig auf die extremen Parteien. Dazu kommen wir sicher gleich noch bei der Diskussion um das NPD-Verbot und dann natürlich auch nachher um die Frage mit dem Rechtsextremismus. Es ist halt einfach eine Tatsache, dass, also es ist richtig, gerade diese Parteien bedienen sich an Jungwählern und versuchen halt auch eben gerade Jungwähler anzusprechen. Trotzdem denke ich, ist es, wie gesagt, wenn ich die NPD wähle, ist es eine Sache, aber es sollte halt auf jeden Fall auf einer Entscheidung basieren, die gelehrt ist. Also ich sollte nicht einfach nur wählen wollen, weil mir es irgendwer was gesagt hat oder weil Schulhof-CDs verteilt wurden. Genauso finde ich es halt aber auch, dass auch die nicht radikalen Parteien, also auch die zentralen Parteien, genauso sollte denen halt Wahlkampf an Schulen zum Beispiel auch relativ untersagt sein. Total untersagt. Weil ich kenne es jetzt von unserer Schule her, die ist etwas konservativ-lastig, zumindest was die Schulleitung angeht. Und da ist es halt schon eine starke Beeinflussung, teils von der jungen Wählerschaft, die ich halt auch eben nicht von den zentralen Parteien befürworte. Ja, ich denke, das reicht zu der Frage aus. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir wieder zu einem richtig spannenden Thema, vor allem für unsere Generation. Das letzte Kindergartenjahr soll wieder gebührenfrei sein. Da habe ich zugestimmt. Ich finde, es ist relativ gut, dass wir halt eben die Kinder halt schon relativ früh an Strukturen gewöhnen wollen. Gerade dann vor allen Dingen halt auch auf eine Schulstruktur vorbereiten, gerade wenn sie vorher nicht im Kindergarten waren und deswegen halt keine feste Tagesstrukturen gewohnt sind oder ähnliches, weil die Eltern einfach nicht in der Lage sind, es zu bieten oder ähnliches, ist es halt, denke ich, wichtig, dass sie von einer staatlichen Organisation halt eben schon direkt eingeführt werden in das Ganze und dass dann diese Schuleinstellung nicht so ein krasser Umschwung ist. Ja, ich bin allgemein der Meinung, dass Bildung in jeglicher Form, ob jetzt Frühbildung, Grundschulbildung oder jegliche andere Bildung, in einem Staat immer gratis sein muss und zwar total kostenfrei. Dazu gehört der Kindergarten in allen 3 Jahren, besonders dann eben im letzten Jahr. Es ist, vor allem wenn man auf sozial schwache Familien blickt, grob fahrlässig dieses Jahr Geld zu fordern, denn dann werden vor allem sozial schwache Familien ihre Kinder zu Hause erziehen. Das bremst die Eltern, das bremst den Arbeitsmarkt, das bremst in letzter Konsequenz sogar die Kinder, weil sie einfach den sozialen Kontakt zu Gleichaltrigen brauchen. Also ist es, natürlich müssen wir Geld sparen, aber wir dürfen auf gar keinen Fall bei den Kindern ansetzen. Richtig, das sehe ich genauso. Deswegen denke ich, brauchen wir zu der Frage auch nicht wirklich was weiter zu sagen. Konfliktpotenzial weiter stinklangweilig. So, nächstes Thema. Urheberrecht im Internet. Aussage ist formuliert, der Staat soll die Urheberrechte im Internet stärker schützen. Ich denke, hier haben wir auch nicht wieder viel Konfliktpotenzial. Wir sind beide eigentlich der Meinung, dass das Urheberrecht an sich grundlegend umgedacht werden muss. Und deswegen halt eine weitere Überwachung im Internet nicht wirklich notwendig ist. Eine Verstärkung des Urheberrechts geht natürlich in die total falsche Richtung. Eine Neuordnung des Urheberrechts ist die einzige Lösung, die Deutschland und die gesamte Wirtschaft in Zukunft in die Richtung der Konsumenten bringt. Wenn wir weiter diese Schere zwischen dem Willen der Konsumenten und dem Willen der Musik bzw. insgesamt der Urheberrechts-Lobbybranche weiter öffnen, dann wird es irgendwann zu einem riesigen gegen die Wand fahren kommen. Denn auf lange Zeit lässt es sich nicht so finanzieren, wie wir leben. Und niemand ist mehr bereit, für eine CD horrende Summen zu zahlen, weil man einfach nicht mehr Künstler einer CD hört. Niemand ist mehr bereit, für ein Nachschlagewerk Geld zu bezahlen, solange es Wikipedia gibt. Das Urheberrecht muss grundsätzlich umgedacht werden. Das geht vom Recht an Bild über Recht an Musik, Patentrecht im Besonderen. Und da ist das Internet nicht hervorzuheben oder zurückzunehmen. Da geht es einfach um ein kollektives Umdenken. Und deshalb ist das aber sowas von hart abzulehnen. Genau, weiter würde ich halt auch noch gehen, dass vor allen Dingen alle bis jetzt vorgelegten Pläne würden vor allen Dingen eins fördern, nämlich Abmahnbriefe in Massen, die halt einfach versuchen, den unwissenden Nutzer absolut abzuzocken. Und deswegen ist es halt nochmal weiter abzulehnen. Generell ist es halt aber genauso wie halt eben gesagt wurde. Es geht halt auch weiter noch damit, gerade das Urheberrecht in Deutschland, gerade bei Musik, wird ja eben von der GEMA beschützt. Und so wie, wenn man das mal sich halt etwas genauer durchliest und so weiter, dann handelt da einfach der Urheberrechtsschützer oft sogar im Gegensatz zu den eigentlichen Urhebern. Oder beziehungsweise nicht unbedingt zu den Rechteinhabern, weil das gerade in der Musikindustrie halt meistens die Plattenfirmen sind und nicht die Künstler selbst. Aber gerade eben, wenn ein Künstler will, dass sein Lied auf YouTube steht, aber eben die GEMA das verhindert, dann ist das halt absolut wahnwitzig. Ne? Für mich ist das halt ein perfektes Beispiel dafür, wie pervers heutzutage eigentlich Urheberrecht ausartet. Weil das einfach nur noch da ist, um mehr Geld zu machen. Einfach Plattenfirmen und generell Urheber haben auch nicht das Interesse dran, dass Raubkopien verschwinden. Sie fahren nämlich viel zu viel Geld damit, eben diese Raubkopien zu verfolgen und abzumahnen und von den unwissenden Raubkopierern oder teils auch überhaupt gar nicht Raubkopierenden oder die halt überhaupt sich gar nicht bewusst sind, dass sie einen Verstoß begangen haben, weil sie ein 2-sekündiges Sample in irgendeinen Podcast reingeschnitten haben, ist wie, als wird jetzt gleich eins von unseren Handys mit irgendeinem geschützten Musikwerk klingeln und wenn wir das Ding dann uploaden, sind wir dran. Ja. Theoretisch. Und genau da ist halt der falsche Ansatz. Zurück zu diesen Abmahnungen. Es darf nicht sein, dass der Staat Geld da reinsteckt, sich und seine Gesetze weiter von seinen Bürgern zu entfremden. Und das wäre definitiv der Fall, denn das Urheberrecht ist in der breiten Masse der Bevölkerung überhaupt nicht mehr angesehen. Das ist lediglich noch in den Lobbyverbänden drin. Und dann muss die Politik auch so konsequent sein, Politik für die zu machen, die sie wählen und für die sie Politik machen müssen. Und deshalb kann es keine Verschärfung des Urheberrechts geben. Richtig. Genauso, das ist eine gern von mir angebrachte Idee. Ich bin immer noch der Meinung, man sollte ganz einfach abmahnen, beziehungsweise den Abgemahnten das Recht geben, gegen Abmahnungen vorzugehen, das haben sie ja natürlich, und dann einfach einen Pauschalbetrag von dem Hundertfachen der geforderten Abmahnsumme von dem zu Unrecht Abmahnenden fordern. Also wenn ich dann als Anwaltfirma 200 € zu Unrecht haben will, dann darf ich einfach 200 mal 100, also 20.000, an den den falsch Abgemahnten zahlen. Nämlich genau in dem Moment kommen nur noch diese Abmahnungen durch, die wirklich auf einem grundrechtlich, also die wirklich einen rechtlichen Grund haben. Und diese ganze Abmahnindustrie wird mit einem Schlag ausgerottet. Es geht nicht darum, abgelehnte Abmahnungen zu bestrafen, sondern einfach betrügerische und von der Grundidee her falsche zu bestrafen. Denn das ist inzwischen eine Branche und die würden wir damit fördern und deshalb muss das auch im Saarland auf gar keinen Fall umgesetzt werden. Jo, dann gehen wir mal weiter. These 7 bzw. Frage 7 lautet: Die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters soll zurückgenommen werden. Es ist daran angespielt, an diese in der rot-grünen Koalition damals durchgeführten Anhebung der Rente von 65 auf 67, die immer noch gilt, die inzwischen die SPD wieder ablehnt. Ich habe jetzt gesagt, ja, sie sollte zurückgenommen werden. Ich bin immer noch der Meinung, dass halt vor allen Dingen die wirklich auf die Rente angewiesenen Schichten in der Bevölkerung, nämlich die Arbeiter, am stärksten unter dem leiden. Ich habe kein Problem, wenn ich einen Bürojob habe, bis 67 zu arbeiten. Ich habe ein unglaubliches Problem, bis 67 zu arbeiten, wenn ich Maurer bin. Oder sonstige Arbeiter. Und deswegen finde ich es halt, ich finde, ich treibe damit weiter die Schere zwischen Reich und Arm auseinander, wenn ich das nochmal hochsetze. Wenn, dann würde ich wenn ich Geld bei der Rente unbedingt sparen muss, dann würde ich die Rente generell kürzen und nicht nur für die arbeitenden, also für die körperlich arbeitenden Schichten kürzen. Ich habe eine Ablehnung der These angekreuzt. Ich bin der Meinung, die Rente sollte bei 67 bleiben. Das hat verschiedene Hintergründe. Ein Grund ist auf jeden Fall schon mal die finanzielle Frage. Fakt ist, die Rente ab 65 können wir noch weniger finanzieren, wie die Rente ab 67, und selbst bei der wird es schon eng. Jetzt hat Stefan ganz richtig angesprochen, natürlich trifft das den Arbeiter. Ich würde also, und dann geht es immer noch Richtung Ablehnung, ich würde also ein komplettes Umdenken mal in den Fokus nehmen. Zum Beispiel die Idee, das Ganze von den Gewerkschaften aushandeln zu lassen. Dann nämlich können wir in die Richtung kommen, wo wir sagen, Arbeiter dürfen mit 63 in die Rente gehen, Anwälte müssen bis 70 arbeiten. Als Beispiel. Das würde ich an sich unterstützen. Generell würde ich aber erstmal da diese ganzen geteilten Rentenkassen komplett aufhören damit. Auf jeden Fall. Momentan ist es ja oft noch so, dass halt eben, um mal Pispers zu zitieren, sie wollen den Westerwelle gar nicht sehen. Der kriegt nämlich so viele Pickel im Gesicht, wenn der plötzlich mal dieselbe Rentenkasse einbezahlen muss wie seine Putzfrau. Und genau damit gehe ich halt auch d'accord. Es kann halt einfach nicht sein, dass halt eben jeder einzelne Berufsgruppe oder sagen wir mal, also beziehungsweise verschiedene Bildungsstandgruppe ihre eigene Rentenkasse hat. Das funktioniert einfach nicht. Ich muss einfach alle, wir zahlen alle in einer ein und bezahlen aus dem Topf alle anderen. Ich meine, selbst die Schweiz macht das so und die Schweiz ist nun wirklich bei weitem kein Staat des Sozialismus. Ich würde sagen, das ist fast schon ein Thema, das wir in einem eigenen Podcast behandeln könnten. Vielleicht jetzt noch kurz so zum Ende hin die Idee, wie man es zum Beispiel auch bei Sozial- bzw. bei Hartz IV macht, auch mal auf das Privatvermögen zu schielen, ist definitiv eine gute Idee. Ich muss erst gucken, hat er vielleicht nicht noch 100 oder 150.000 € aus dem Erbe von 1990 auf der Bank liegen, bevor ich ihm Rente gebe. Denn wer einen gewissen Mindestbetrag überschreitet, der, sagen wir, das geschätzte Alter plus 5 Jahre ausreicht, um sein Leben in einem anständigen Standard zu finanzieren, dem geben wir keine Rente. Das sehe ich genauso. So, damit gehen wir mal weiter. So, nächstes Thema, NPD-Verbot. Das Saarland soll sich einsetzen für ein NPD-Verbot. Ich habe widersprochen. Ich bin der Meinung, dass ein NPD-Verbot ungefähr genau gar nichts bringt. Die Partei würde einfach sich auflösen, würde wahrscheinlich noch mehr Zustimmung kriegen als vorher. Das Ganze würde im Untergrund weitergehen, bis dann irgendwann später, was weiß ich, die Partei des deutschen National, der deutschen Demo nationalen Demokratie gegründet wird und damit wir einfach eine zweite NPD haben, die sich umgenannt hat. NPD-Verbot alleine schon von der Ideologie. Parteien sind eigentlich nie zu verbieten, denn politische Ideen müssen gefördert werden, egal welchen Ursprung sie haben. Das heißt nicht, dass wir denen Geld geben müssen, aber politische Partizipation ist wichtig. Man darf politische Ideen, egal welche Richtung, nicht totschweigen. Wir müssen auch über Rechtsextremismus reden. Wir dürfen den nicht in die Radikale schon, aber nicht in die illegale Ecke drängen. Und deswegen ist ein NPD-Verbot im Bund, im Saarland, überall, egal wo, absolut abzulehnen. Genauso wie Parteienverbote anderer Parteien. Das sehe ich ähnlich. Dazu kommen wir aber nochmal später, wenn es generell um Rechtsextremismus geht, weil ich glaube, das trifft sich besser, weil dann bezieht sich es wenigstens nicht so stark auf die NPD. These 9 lautet: In Aufsichtsräten und Vorständen von Unternehmen soll eine gesetzliche Frauenquote gelten. Wir werden uns jetzt Mühe geben, das Thema nicht zum Kollektivrand gegen Frauen hochzupushen. Darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt Frauen sind doof. Einfach mal nur um die Frauenquote, vor allem in Aufsichtsräten von Vorständen, Unternehmen und so weiter. Ich bin aber sowas von klar der Meinung, dass eine Frauenquote totaler Quatsch ist. Und nicht, weil ich ein Mann bin und denke, Frauen gehören an den Herd, muss man ja auch mal sagen dürfen, sondern weil ich der Meinung bin, dass das den Frauen selbst schadet. Denn wenn wir jetzt eine Frauenquote haben, in Politik oder Wirtschaft, dann wird jede Frau, und zwar wirklich jede Frau, wie kompetent sie auch immer sein möchte, wenn sie ein Amt hat, sich fragen müssen: Habe ich das Amt wegen der Quote oder habe ich es, weil ich gut bin? Und wir wollen eben gute Frauen fördern, und das machen wir damit nicht. Wir verunsichern kollektiv. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Richtig. Genauso wie es ist einfach, ich habe letztens mal gehört, es ist halt, man braucht eine Frauenquote, weil Frauen von selbst nicht so aufstrebend sind wie Männern. Und das frage ich mich genau, wenn sie das von selbst nicht sind, also wenn es nicht so ist, warum sollte ich sie dann da reindrängen? Natürlich bin ich für Gleichberechtigung. Eine Frau sollte für die gleiche Arbeit das gleiche Geld kriegen. Aber sie sollte auch genauso qualifiziert sein wie ein Mann und nicht den Job kriegen, weil sie nicht so qualifiziert ist, sondern einfach nur, weil sie Brüste hat. Das Ganze ist halt einfach auch wieder eine ganz lange Diskussion, die, wenn wir die jetzt einzeln nochmal aufführen würden, ich glaube, zwei Podcasts füllen. Abschließend will ich mal noch sagen, dass ich eine Frauenquote super finde. Ich bin dafür, dass 50% aller Aufsichtsräte und Vorstände von Frauen besetzt werden. Aber nicht gezwungen, sondern einfach, weil die genauso gut sind wie Männer. Und wenn wir jetzt anfangen mit zwingen, dann werden wir die guten Frauen nie vom Herd wegkriegen und die, die keinen Bock haben auf Kinder, dorthin drängen. Und das ist nicht Sinn der Sache. Richtig. So, nächste Frage. Das Museumsprojekt für das Pavillon in Saarbrücken soll fertiggestellt werden. Weißt du, was das Museumsprojekt Vetter Pavillon ist? Nein. Sollen wir einfach so tun, als würden wir es nicht wissen? Oder sollen wir einfach drüber weggehen? Die gemeinsame Grundschulzeit sollte mindestens bis zur 6. Klasse ausgeweitet werden. Nö. Ganz einfach, nein. Ich bin dafür, dass wenn ich schon früh unterscheide zwischen den Leistungsverhältnissen meinen Schülern, kann ich sie besser fördern. Gleiche Schulen sind, also ich bin gegen Gesamtschulen, ich bin für ein dreigliedriges Schulsystem. Wir können nicht gleichzeitig sagen, wir sind gegen die DDR und dann so einen Quatsch einführen. Es ist nun mal Fakt, und zwar wirklich Fakt, dass es Schüler gibt, die schulisch mehr begabt sind als andere. Wir müssen alle gleich stark fördern mit gleich starken Finanzmitteln, gleich guten Lehrern. Wir müssen aber alle aufbauen, indem wir ihnen alles beibringen. Aber es kann nicht sein, dass ein schulisch begabter Schüler mit einem schulisch Unbegabten in einem Raum sitzen muss. Genauso wenig wie in der Bundesliga Handballer spielen, nur damit auch mal schlechte Fußballer im Fernsehen kommen. Dann generell ist noch zu sagen, es ist halt natürlich, das Problem ist nicht die schlechte Schulleistung von den Kindern, sondern ganz einfach das Bewusstsein, dass nur gut bezahlte Jobs wertvoll sind. Das ist halt einfach Quatsch. Darüber müssen wir weg und da müssen wir ansetzen und nicht, dass wir einfach jedem Idioten, um es mal so zu sagen, Abitur nachwerfen, bis er aufhört, bis er selbst von selbst Stopp sagt. So, die nächste Frage ist dann, die Schuldenbremse im Saarland soll abgeschafft werden. Ich habe da jetzt mit Ja geantwortet, wobei ich mir da selbst nicht so wirklich sicher war. Das ist natürlich eine ganz schwere Sache. Natürlich kann das Saarland sich, genauso wie die anderen Bundesländer, nicht einfach verschulden bis zum geht nicht mehr, damit wir hier ein zweites Griechenland haben. Genauso finde ich es aber dämlich, nur wegen einer festgesetzten Schuldenbremse, die irgendwann mal da war, jetzt auf zukünftige Krisen nicht reagieren zu können. Ich bin jetzt mal ganz polemisch und sage, wir können unsere Schulden eh nie mehr zurückbezahlen. Also warum nicht noch mehr machen? Das System wird gegen die Wand fahren. Ob ich mit 100 km/h gegen die Wand fahre und sterbe oder mit 200, ist total wurscht. Also Schuldenbremse weg und das System kontrolliert beenden. Richtig, sehe ich genauso. These Nummer 13. Künftig soll islamischer Religionsunterricht in deutscher Sprache an saarländischen Schulen angeboten werden. Ich habe mich dagegen ausgesprochen. Das liegt nicht im Besonderen, oder im Grunde liegt es daran, ich lehne jeglichen Religionsunterricht in der Schule ab. Staat und Religion sollten komplett getrennt werden. Aber während ich bei christlichen Religionen wenigstens noch das Argument zählen lasse, dass es unsere Kultur beeinflusst hat und dass es deswegen als dass es als Kultur gilt, gelten kann, sehe ich das beim Islam eindeutig nicht. Generell bin ich gegen jegliche Form von Religionsunterricht. Aber ganz im Besonderen würde ich halt nicht dann auch noch im Grunde der deutschen Selbstkultur fernen Religionsunterricht dann auch noch anbieten. Das hat natürlich auch wieder was mit Integration zu tun. Dazu kommen wir, glaube ich, auch noch später nochmal. Mehrmals. Aber ich bin generell der Meinung, dass Integration ja, aber nicht Deutschland integriert sich in eine islamische Minderheit, sondern eine islamische Minderheit muss sich in ein Deutschland integrieren. Ich habe ebenfalls abgelehnt, dass es einen islamischen Religionsunterricht gibt. Meine erste bevorzugte Variante ist, dass es gar keinen Religionsunterricht mehr gibt. Ich würde sagen, sollte es ihn weitergeben, habe ich eine tolle Idee, wie man das machen könnte. Nämlich, ab jetzt schicken wir alle Christen in den islamischen Religionsunterricht und alle Moslems in den christlichen Religionsunterricht. Dann und auch nur dann hätte Religionsunterricht einen Sinn. Alles andere ist totaler Quatsch. Es interessiert mich nicht, was der Papst in Rom macht. Da ist es interessanter für mich, was die in Kairo gerade mit ihrer Revolution veranstalten. Ja, aber wie gesagt, ich bin weiter gegen Religionsunterricht und dann halt auch gegen islamischen. Aber machen wir mal weiter. Warum funktionieren eigentlich die Shortkeys nicht? Nächste Frage, Rauchverbot, Lockerung des Rauchverbots in den Gaststätten und Restaurants im Saarland. Rauchverbot, Janik? Interessiert dich das? Nicht wirklich. Das machen wir mit intelligenter Splittersteuerung oder so. Betriebe, die keine Ausbildungsplätze anbieten, sollten eine Umlage zahlen müssen. Ich sehe es im Grunde so. Also ich habe es erstmal befürwortet, weil ich es an sich ganz gut finde. Allerdings kommt es natürlich auch auf den Betrieb an. Wenn das jetzt ein Traditionsbetrieb ist, der halt einfach nur zwei Arbeitsplätze hat und dann halt eben deswegen nicht ausbilden kann, weil er einfach nicht die Möglichkeiten dazu hat, dann ist das was anderes. Wenn allerdings ein großindustrieller Betrieb sagt, ich bilde nicht aus, weil ich habe keine Lust dazu oder sonst was, dann finde ich eine Abgabe wieder gut. Wir müssen, also die Ausbildungsplatzabgabe ist auf jeden Fall eine gute Idee, mal wirklich eine fortschrittliche Idee. Man muss sie allerdings begrenzen. Nicht jeder Betrieb kann Ausbildungsplätze anbieten. Ab einer bestimmten Betriebsgröße muss man es aber machen. Ab einem bestimmten Jahresumsatz muss man das durchsetzen, auch auf der politischen Ebene. Jupp, damit gehe ich d'accord. Du, der Autobahntunnel in Saarbrücken, du. Fährst du auch immer zu? Jo, Zug. Keine Stellenstreichung im öffentlichen Dienst. Tja, ne? Schwere Frage. Generell muss ich sagen, ich befürworte Stellenstreichungen generell nur dann, wenn sie wirklich unglaublich nötig sind. Allerdings ist halt im öffentlichen Dienst teils ist einfach der Bürokratieapparat zu groß. Es muss halt an den richtigen Stellen entschlackt werden und nicht unbedingt an den falschen. Die Frage ist mir zu kurz gefasst, deshalb habe ich sie neutral beantwortet. Ich bin nicht tief genug in der Beamtenmaterie im Saarland drin. Ich bin der Meinung, dass unser gesamter Apparat kontinuierlich durchdacht werden muss. Stellenstreichungen sind weder abzulehnen noch anzunehmen, sondern immer im Kontext zu beantworten. Und wenn sie nötig sind, dann müssen sie natürlich mit aller Härte durchgeführt werden. So, die nächste Frage ist G9. Also ein Abitur nach 9 Jahren soll möglich sein. Ich bin generell dafür. Ich finde es nicht unbedingt prickelnd, mehr in der Schulbildung zu streichen, damit man schneller an der Uni ist. Vor allen Dingen, da es sowieso, glaube ich, meistens noch dazu führt, dass die Leute, die halt eben mit G8 fertig werden, die denken sich, ich glaube, da ist die Anzahl von den Leuten, die dann halt eben noch ein Jahr lang was anderes machen, größer als bei denen, die halt eben nach G9 fertig werden. G9 ist definitiv eine sinnvolle Sache. Es kann nicht nach dem Motto laufen, immer mehr Stoff in immer weniger Zeit. Auf Dauer müssen wir dahin kommen, dass wir unsere Schüler genau so lange in die Schule schicken, wie lange sie Zeit brauchen. Wie lange das ist, kann man nicht sagen. Das ändert sich vielleicht sogar von Jahrgang zu Jahrgang. Aber 8 Jahre ist zu kurz, 9 Jahre ist Minimum. Deshalb muss man G9 einführen. Nicht mal so wie in der Frage, dass einzelne Schulen das für sich selbst entscheiden dürfen, sondern kollektiv G9 muss Zwang sein. Ja, sehe ich ähnlich. Aber bitte lüften. Mir ist G8 aber immer noch lieber als G8,5. Ja. Kommunales Wahlrecht für alle dauerhaft im Saarland wohnende Ausländerinnen und Ausländer. Ausrufezeichen. Ich habe da jetzt mal Nein geklickt. Das ist eine schwere Sache. Generell bin ich der Meinung, dass wer politisch mitbestimmen will, auch schon auf kommunaler Ebene, sollte dann halt sich eben einen deutschen Pass besorgen. Es ist halt auf Kommunalwahlen beschränkt, sehe ich es halt noch so, man könnte noch mehr drüber diskutieren. Allerdings ist es halt schwer. Bundes- und Landestagswahlrecht auf keinen Fall. Nein, also ich habe ein deutliches Ja angekreuzt. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich bin kein Mensch mit Migrationshintergrund, deshalb kann ich mich da nicht hineinversetzen, aber ich kann einfach mal anders denken. Ich wandere aus, wohin auch immer. Und zwar für 2 Jahre, um dort zu studieren. Dann will ich natürlich die Bundespolitik dieses Landes beeinflussen. Aber die Frage ist, will ich die Landespolitik beeinflussen? Oder, was hier gefragt ist, die Kommunalpolitik. Und ja, ich möchte beeinflussen, ob ich einen Brunnen im Ortskern der Stadt, in der ich eben mehrere Jahre leben werde, ob da ein Brunnen gebaut werden soll. Oder lieber eine Sporthalle. Oder lieber in den Fußballverein, in dem ich dann spiele. Und da muss man den Menschen, die dauerhaft leben, einfach auch die Möglichkeit geben, teilzuhaben. Denn meistens zahlen sie Steuern in deutsche Steuerkassen, weil sie in Deutschland Geld verdienen. Sie sind also auf das ganz Kleine bezogen nichts anderes als ein Bürger Deutschlands, auch wenn sie keinen Pass haben. Sie sind kein Bürger Deutschlands, aber ein Bürger dieses Ortes. Und deshalb kommunal sollte man ihnen definitiv ein Mitbestimmungsrecht einräumen und das geht eben nur durch Wahl. Ich sehe es halt wieder, es ist wie gesagt schwer. Kommunal lasse ich damit mit diskutieren. Gerade in Ortschaften finde ich es auch noch verständlicher, aber dann, wenn es wieder in Großstädte geht, wo dann eben auch kommunal schon bei weitem mehr Einfluss hat, zum Beispiel eben jetzt in Frankfurt oder München, da ist es dann halt eben wieder schwieriger und da sehe ich es halt wie gesagt so. Wenn sie unbedingt mitbestimmen wollen, dann sollten sie sich halt einen deutschen Pass besorgen oder ich baue das Ganze noch etwas anderes um. Ich lasse sie halt nicht unbedingt einen Einbürgerungstest oder ähnliches machen, sondern halt einen Integrationstest. Ganz einfach, ob sie überhaupt die Sitten des Landes verstanden haben und so weiter. Damit sie überhaupt, also dass sie überhaupt wissen, um was es geht. Wie gesagt, jetzt um Gebauten und so weiter kann ich es nachvollziehen. Aber auch kommunal entscheide ich halt auch schon über ein paar wichtigere Sachen, theoretisch. Und da finde ich halt eben, sollte... Es kommt halt wirklich auch darauf an, wie lang dauerhaft ist. Ist dauerhaft jetzt 2 Monate? Ist dauerhaft jetzt 1 Jahr? Oder ist dauerhaft mehrere Jahre? Ich denke, wir sind jetzt beim ersten Thema angelangt, wo wir nicht einer Meinung sind. Das ist eigentlich ganz schön. Ich bin der Meinung, dass eben in einem Ort Leben nichts mit Kultur zu tun hat, großflächig, sondern einfach eine Sache ist, die kurze Lebensabschnitte angeht. Wie gesagt, ich kann immer nur so denken, ich wandere aus, sagen wir nach Norwegen, dann habe ich nicht die Kultur der Norweger, dann will ich die nicht mal annehmen, weil ich eben nur für einen Abschnitt dort bin. Aber es interessiert mich eben, was um mich herum gemacht wird. Welche Partei das Land regiert, das geht mich nichts an, denn ich werde meine Kinder dort nicht zur Schule schicken und nichts. Aber ich werde morgens aufstehen, auf die Straße gehen und hoffe, dass dort DSL ist. Und dann will ich, dass die Partei, die DSL fordert für mein Haus oder die schnelle Datenstandards über Funk fordert, dass die kommunal an die Macht kommt, um das einzuleiten, und dann sollte ich ein Stimmrecht dafür haben. Das sehe ich halt eben, wie gesagt, ein bisschen anders. Es ist halt eben so, wenn ich das halt eben als Beispiel nehme, ich bin dann nur noch 2 Jahre da, und dann geht es halt eben an größerflächige Bauprojekte, die halt wirklich halt zwar auf kommunaler Ebene stattfinden, aber trotzdem halt wirklich was für die Zukunft sind. Und was weiß ich, die werden überhaupt nicht fertiggestellt, bis ich überhaupt wieder auswandere, wenn ich zum Beispiel 2 Jahre da bin, und es geht halt um den Bau von einer neuen Gemeindehalle. Die ist im Normalfall selten in 2 Jahren fertig, wenn überhaupt erstmal drüber beschlossen wird. Und dementsprechend sehe ich das dann halt, wenn Leute dort leben, die dann 5 oder 10 Jahre dort leben, dass die Mitbestimmungsrecht kriegen, sehe ich auch so. Wobei ich mich da auch schon wieder frage, wenn ich 5 bis 10 Jahre dort lebe und dann das halt wirklich geplant habe, dort 5 bis 10 Jahre zu leben, dann sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich überhaupt ein Pass hole, aber funktioniert ja gar nicht. Wenn ich jetzt nach Norwegen gehe und hole mir da einen Pass, verliere ich meine deutsche Staatsbürgerschaft. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Ich denke aber, ich habe einen schönen Kompromissvorschlag. Der Kompromissvorschlag lautet Volksentscheid. Gerade in kommunaler Ebene, gerade in Ortschaften, muss ich konkret über Sachen abstimmen dürfen. Soll da eine Moschee gebaut werden, eine Gemeindehalle, ein Sportplatz oder doch lieber ein Casino? Das soll jeder für sich selbst entscheiden können. Und nur weil eine Partei auf der einen Seite eine Moschee und auf der anderen Seite eine schnelle Datenverbindung über Funk möchte, heißt das nicht, dass ich die Moschee möchte, wenn ich 3G will. Und dann muss man da differenzieren, den Parteien durchaus ihre Macht lassen, aber trotzdem gerade kommunal auf Volksentscheide zurückgreifen. Und dann stellt sich diese ganze Frage nicht mehr, dann kein kommunales Wahlrecht mehr, aber eine Partizipation an Volksentscheiden. Das kann ich absolut unterstützen. Eine Partizipation an Volksentscheiden auf kommunaler Ebene ist absolut gerechtfertigt, dass da wirklich alle ansässigen Bürger abstimmen dürfen und nicht nur deutsche Staatsbürger, also jetzt auf Deutschland bezogen, beziehungsweise generell halt Staatsbürger, wenn ich in ein anderes Land gehe. Dann gehen wir mal weiter, oder? Ja. Du, Yannick, die Nordsaarlandstraße, du. Die interessiert mich genauso viel wie... Halbzeit! Wir haben jetzt genau 19 von 38 Fragen beantwortet. Wir werden die 20. Frage nicht beantworten. Wir empfehlen euch daher genauso wie uns, holt euch ein Eis, ölt eure Stimme, macht euch fit für die 2. Halbzeit und dann geht's gleich in neuer, gekühlter, cremiger Frische weiter. Uhu! Nächste Frage. Die Studiengebühren für das Zweitstudium sollen abgeschafft werden. Das sehe ich ein bisschen. Also generell unterstütze ich erstmal, dass Bildung sollte gratis sein. Allerdings habe ich da geantwortet, nein. Das Zweitstudium ist halt eben, ich denke, wenn jemand, das Zweitstudium sollte dann studienfrei sein, wenn das erste Studium in den ersten 2 Semestern oder so abgebrochen wurde. Aber wenn ich davor schon ein beendetes Studium habe und dann nochmal eins anfange, dann kann ich das selbst bezahlen. Ja, also Bildung sollte kostenfrei sein. Das erste Studium sollte komplett kostenfrei sein, von der Wohnungsfrage bis zur Essensfrage bis zur Bücherfrage. Alles gratis, denn wir wollen ja am Ende gut ausgebildete Leute haben. Aber es kann nicht sein, dass jemand sich zum Vollzeitstudenten macht, indem er erstmal die ersten 15 Jahre seiner potenziellen Arbeits- oder Renteneinbezahlungszeit dazu nutzt, zu studieren. Das kann man gerne machen, das muss dann aber Mami, Papi, das Erbe oder was weiß ich bezahlen. Der Staat fördert die Spezifizierung in einen Beruf und nicht in 17. Richtig. Die nächste Frage wird, glaube ich, sehr kontrovers. Vor allen Dingen, weil ich da eine sehr kontroverse Meinung dazu habe. Die Aussage ist, das Saarland soll sich dafür einsetzen, dass homosexuelle Paare ein gemeinsames Adoptionsrecht erhalten. Quasi heißt das übersetzt, gleichgeschlechtliche Paare sollen eben dieselben Adoptionsrechte bekommen wie nicht gleichgeschlechtliche. So, das Ganze ist jetzt für mich eine Frage, wie ich sehe ich das als Staat. Während ich Homosexuelle als absolut gleichwertige Menschen ansehe und Homosexualität auch absolut als was ganz Natürliches anerkenne, muss ich sagen, dass ich dagegen bin. Es ist halt ein Problem. Natürlich hat es so erstmal wie nicht sehr viel Auswirkungen drauf, wie ob das Kind nachher selbst schwul wird oder nicht. Trotzdem ist die Chance wahrscheinlich höher, dass das Kind auch selbst homosexuell wird, als halt eben, wenn es von nicht gleichgeschlechtlichen Partnern erzogen wird. Und deswegen sehe ich es halt so, sollte ich es als Staat befürworten, dass halt eben das klassische Familienbild von Vater, Mutter und einem Kind oder halt mehreren Kindern gefördert wird. Und zwar nicht in dem Sinne von, die Frau soll an den Herd und der Mann arbeitet, sondern es sollen ruhig beide arbeiten. Aber trotzdem sollte als Staat das Ziel sein, nicht gleichgeschlechtliche Ehen zu fördern, sondern vor allen Dingen nicht gleichgeschlechtliche. Es ist einfach als Staat sinnvoller, reproduzierende Paare zu haben, als nicht reproduzierende. Ich freue mich, dass wir uns erstmal ein bisschen battlen können. Ich komme nicht aus der biologischen Richtung, sondern mehr aus der logischen und teilweise auch aus der ideologischen. Ich bin der Meinung, dass ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare genauso sein muss wie ein Adoptionsrecht für jegliche anderen Paare. Denn solange wenn wir sagen, Homosexualität ist etwas, was in unserer Gesellschaft vollkommen anerkannt ist, dann müssen wir das auch zulassen. Darüber hinaus ist jetzt Stefans These, dass Homosexualität das Vorankommen einer Bevölkerung hemmt. Die These kann man stützen, muss man aber nicht. In beide Richtungen aber würde sie genau ein Resultat fördern, nämlich, dass die Bevölkerung Deutschlands weniger stark wächst. Ja, wir wollen mehr Kinder, das sagen zumindest die Parteien, aber Fakt ist, ich zitiere Pispers, wir wollen nicht mehr Kinder, sondern mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Auf Dauer gesehen kann es nicht sein, dass die Weltbevölkerung weiter auf diese rasanten Maße wächst, wie es jetzt ist. Und ich denke, das meine ich mit, ich komme aus der ideologischen Richtung, eben nicht nur für Deutschland, sondern allgemein, Homosexualität sollte als etwas vollkommen Natürliches angesehen werden, von der Politik als etwas solches behandelt werden. Und dann kommen wir dahin, dass wir sagen, wenn die Menschen eben schwul, lesbisch, bi, was weiß ich, werden wollen, dann sollen sie es doch werden, auch auf Kosten ihrer eigenen Ausrottung. Denn das ist Demokratie in der letzten Ausprägung. Wenn wir untergehen wollen, dann gehen wir unter. Wir werden nicht untergehen durch das Adoptionsrecht, aber wir sollten es trotzdem einführen. Wenn ich so ein wirklich grundsätzlich nicht politisches Thema, oder beziehungsweise für mich ist es nicht politisch, für dich gar ist nicht. Es ideologisch, ja. Ist es eben für mich, dann müsste ich auch das Volk befragen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich unser Volk befrage, aktuell kriege ich sicher keine Mehrheit dafür. Das ist für mich jetzt kein Grund, es abzulehnen, sondern für mich ist halt einfach der Standpunkt, das eigentliche Familienbild sollte gefördert werden. Und ich habe wirklich, das muss ich sagen, ich habe keine Ablehnung gegen Schwule. Ich sehe Schwule als normal an oder auch lesbische, also gleichsexuelle Paare halt eben. Trotzdem sehe ich es halt als vorteilhaft, wenn ich eben den Kindern auch eine ganz normale Werterziehung gebe. Dass die natürlich auch von homosexuellen Paaren gegeben werden kann, ist klar. Aber trotzdem denke ich, dass es halt eben vielleicht etwas besser ist, wenn wir es nicht bei gleichgeschlechtlichen Paaren belassen. Ja, Stefan hat gerade sehr schön das Familienbild angesprochen. Wir haben das Familienbild in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Wir haben da einen Mann, wir haben da eine Frau, wir haben da viele hübsche kleine Kinderlein. Und jetzt überlegen wir uns, wo kommt dieses Familienbild her? Und ich sage, keine Ahnung, es ist halt so gewachsen. Und wenn wir das jetzt konsequent zu Ende denken und sagen, es ist halt so gewachsen, dann müssen wir unserem Familienbild die Chance geben, weiter zu wachsen. Und wenn es eben in die Richtung wachsen will, dass ab jetzt alle Männer nur noch mit Männern Familien gründen, dann ist das eben so. Es gibt eben nicht überall auf der Welt dieses Familienbild. Es gibt zum Beispiel im Islam das Familienbild, dass eine Familie aus einem Mann und vielen Frauen bestehen kann. Genauso wie ich das respektiere, respektiere ich alle anderen Vorstellungen von Familie. Das kann mal heißen, zwei Männer, eine Frau, fünf Männer, eine Frau und ein Nicht-Mann, noch Frau oder sonst was. Die können mit allen möglichen Geschlechtsmischungen, Anzahlmischungen experimentieren, wie sie möchten. Ich sehe das nicht als Gefahr an, sondern als Chance, Toleranz in der gesamten Gesellschaft, vor allem bei Kindern, zu fördern. Beziehung und Familie sollte so radikal demokratisiert werden, dass jeder für sich selbst entscheiden kann und zumindest die am häufigsten auftretenden Familiengrundkonzepte gefördert werden, und dazu gehören für mich eben homosexuelle Partnerschaften. Das sehe ich halt eben, wie gesagt, anders. Ich sehe es halt, dass ich kann es radikal demokratisieren. Das Problem ist dann allerdings, da muss ich halt natürlich auch mit den Konsequenzen leben wollen. Und es ist einfach so, ich denke nicht, dass die breite Masse inzwischen dazu fähig ist, wirklich darüber nachzudenken. Es ist natürlich, wie gesagt, es ist ein ganz schweres Thema, es ist ein kontroverses Thema. Es ist vor allen Dingen, ich denke, es hat auch viel mit dem Menschenbild zu tun, das wir heutzutage haben. Wo ich sogar so weit gehe zu sagen, dass Toleranz heutzutage so weit geht, dass es einfach jeglicher wirklicher Logik widerspricht. Das ist jetzt nicht unbedingt auf das Thema bezogen, sondern eher aufs Generelle. Und das hat halt auch Probleme. Und das verursacht, ich denke, übertriebene Akzeptanz und Toleranz verursacht mehr Probleme, als dass es löst. Es ist wie gesagt eine sehr ideologische Herangehensweise. Und ich denke halt, dass es sinnvoller ist, das klassische Familienbild oder zumindest das Familienbild zu stärken, das im Endeffekt auch für den Staat am besten ist. Und das ist nun mal ein Familienbild, das mehrere Nachkommen oder das zumindest Nachkommen produzieren kann. Ja, ich denke nicht, dass wir heute noch zu einer Lösung kommen werden. Wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin der Meinung, dass jetzt nur weil wir homosexuelle Adoptionsrechte fördern, nicht gleich die alte Familie sterben wird. Ich denke, wir beenden die Diskussion damit, dass es auf eine Grundsatzfrage zurückzuführen ist. Wir beenden es mit einer halbgeschmolzenen Tafel Milka. Frage Nummer 23 lautet: Hartz IV-Empfängerinnen und Empfängern soll weiterhin Leistung gekürzt werden, wenn sie Jobangebote ablehnen. Ein klares und eindeutiges Ja. Es gibt keine guten und keine schlechten Jobs, keine minderwertigen oder höherwertigen. Jobs bringen, vor allem wenn man kein Geld hat, erst einmal Geld. Und wer Geld ablehnt, sollte keins geschenkt bekommen. Wenn man keine gute Begründung hat, so etwas wie körperliche Eingeschränktheit, familiäre Eingeschränktheit, dann muss man, und zwar hart, Leistungen gekürzt bekommen, wenn man Arbeit für die Gemeinschaft verweigert. Richtig, das sehe ich genauso. Allerdings sehe ich es auch, dass wir davor erstmal schalten müssen, dass jeder Job genug bezahlt wird. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir jedem Arbeiter Millionen an den Kopf werfen, sondern aber, dass jeder Job fair bezahlt wird. Ein gesetzlicher Mindestlohn muss damit eigentlich mit eingehen. Weil ich kann einfach von keinem Menschen, egal welchen Bildungsstand er hat, davon erwarten, dass er sich für einen Euro die Stunde 160 Stunden die Woche, 160 Stunden die Woche, ja, das ist dann eine sehr kurze Woche, zumindest außerhalb der Arbeit, und ich hätte dann gerne die Zeitmaschine. Auf jeden Fall machen wir weiter. Das wären dann in einem ganzen Monat ungefähr 160 Euro. Wenn ich 160 Stunden nacharbeite, das sind dann 4 Wochen, 40 Stunden, dann kriege ich 160 Euro. Und wenn ich dann wieder solche Argumente höre wie, mehr erwirtschaften die nicht, dann könnte ich diesen neoliberalen Idioten mit der Bierflasche, die ich gerade eben für einen Euro aufheben sollte, einfach nur eins über den Schädel bringen. Also, wir können diese Frage ausdehnen. Definitiv steht fest, man muss Leistungen kürzen, aber nur gleichzeitig, wenn man jeden Beruf menschenwürdig gestaltet, sowohl von der Bezahlung als auch von der Ausübung. Soll ökologische Landwirtschaft gefördert werden? Apropos Öko, ich habe hier eine Tafel Schokolade, die wurde etwa 30 Mal auf 30 Grad erhitzt und 10 Mal auf minus 10 Grad abgekühlt. Außerdem ist ihre Form nicht mehr die einer üblichen Tafel Schokolade. Kann ich sie trotzdem noch essen? Hat was von einer Sinuskurve. Definitiv. Moving on. Kindergeld soll nur an deutsche Familien ausgezahlt werden. Das ist erstmal eine sehr schwere Frage. Ich habe erstmal geklickt, stimme nicht zu. Allerdings kommt da ein großer Rattenschwanz eigentlich. Es soll nicht nur an deutsche Familien ausgezahlt werden, aber auch nur an welche, die lange in Deutschland leben. Es ist wieder so eine Frage, im Grunde ist es wieder die Frage nach Ausländern. Sehe ich Ausländer, die in Deutschland leben, als Deutsche an, oder sehe ich nur Leute mit deutschem Pass als Deutsche an? Ich würde das Ganze mal aus der Sicht eines Finanzfachmanns beantworten, beziehungsweise die Frage so stellen. Die Frage ist nämlich, bekommt, sagen wir mal, ein Armenier, der in Deutschland lebt, Kindergeld vom armenischen Staat? Ist die Frage mit Ja beantwortet, dann bekommt er dafür vom deutschen Staat kein Geld mehr bekommen. Wird er allerdings von seinem eigenen Staat in Stich gelassen, dann ist es Aufgabe des deutschen Staates, meiner Meinung nach, den Leuten, die dauerhaft, und mit dauerhaft meine ich gerade bei Kindern wirklich fast ihre ganze Jugendzeit hindurch in Deutschland leben, dann ist es Aufgabe des Staates, diese Kinder zu fördern. Irrelevant, ob sie einen Pass haben, dann sollte man das auszahlen, aber eben nicht bedingungslos. Und ich würde auch stark daran knüpfen, dass halt eben vom Jugendamt dann auch eben, dass das Jugendamt dann eben genauso Kontrolle über diese Kinder kriegt, wie über deutsche Kinder. Darüber zum Beispiel, die Kinder müssen in einen deutschen Kindergarten gehen. Richtig, genau. Und sie müssen halt auch die deutsche Sprache lernen und so weiter. Und das dann ist halt weiter eben. Gerade dann sehe ich das halt eben an, da die Kinder dann wahrscheinlich einen Großteil ihrer Zeit in Deutschland verbringen, sehe ich das so ein bisschen zwiespaltig. An sich würde ich sagen, der deutsche Staat hat zuallererst eine Verpflichtung, Leuten mit einem deutschen Pass zu helfen. Ja. Das ist seine oberste Verpflichtung. Folgendes würde ich sagen, er hat die Verpflichtung, lange in Deutschland lebende, vor allen Dingen nicht für sich selbst Leuten, die nicht für sich selbst sorgen können, zu helfen. Ja. So. Und dann sollte es halt eben wirklich kontrolliert werden, wenn es gut ist. Also, wie gesagt, wie wir es eben gesagt haben, im Grunde, ja. Die Anzahl an Landkreisen soll im Saarland verkleinert werden. Also, ich habe der These deutlich zugestimmt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass... ich bin kein Fan von Föderalismus. Wir sind beide keine Fans von Föderalismus. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man Kreise ruhig größer fassen kann. Wir leben hier in einem Gebiet, in dem es keine Städte gibt, sondern nur kleine, pupsige, Möchtegern-Städte. Und wir haben hier einen Landkreis, in dem viel, viel, viel weniger Menschen leben, als zum Beispiel alleine in einem Mini-Stadtteil von Berlin. Und es ist alleine von der reinen Logik her schwachsinnig, dass es hier 10 Verwaltungen gibt, wofür es in der Großstadt nur eine gibt. Das ist verpulvertes Geld. Dann sollte man eher in die Richtung gehen, wir machen Unterteilungen nochmal von einem Kreis. Das haben wir mit der Verbandsgemeinde. Von mir aus nochmal eine Unterteilung der Verbandsgemeinde. Oder beste Lösung, Großgemeinden, Eingemeindungen von kleinen Gemeinden in Großgemeinden, dann funktioniert das Ganze auch. Aber Landkreise klein zu belassen, ihnen eigene Verwaltungen zu geben, erhöht die Bürokratisierung bzw. den bürokratischen Aufwand. Und das darf nicht Aufgabe eines Staates sein. Jo. Frage 27, Alkohol. Unwichtig. auf öffentlichen, also Alkohol auf öffentlichen Plätzen, um es ein bisschen auszuführen. Wir haben das, also wir nehmen das Ganze hier Frage für Frage erstmal auf. Wir testen also das jetzt erstmal. Und wir haben gerade eben jetzt gut 2 Minuten gelabert, also vor allen Dingen du hast 2 Minuten gelabert. Ja. Und das Fazit war, an sich ist es gar nicht so wichtig. Und weil wir es eh nicht aufgenommen haben, wollen wir euch nicht nerven und machen mit der nächsten Frage weiter, denn die wird jetzt aber mal so richtig interessant. So, Frage 28, der Spitzensteuersatz soll erhöht werden. Ich glaube, das ist Lieblingsthema. Ich glaube, das können wir kurz fassen. Ja. Ja, ich möchte noch einen kurzen Bogen schlagen. Wir haben jetzt eben verschiedene Themen diskutiert. Das geht vom Kindergarten bis zur Rente ab 67. Wenn wir den Spitzensteuersatz erhöhen, dann knabbern wir so einige der letzten Reserven an, die wir in Deutschland überhaupt noch haben. Das ist eine Reserve, die dem Volk hilft und niemandem wirklich schadet. Also müssen wir sie nicht nur anknabbern, sondern radikal ausbeuten, solange es noch geht. Das ist anders als Öl ein Rohstoff bzw. eine Reserve, die so schnell nicht verloren geht. Denn wir werden weiter Reiche in Deutschland haben, egal wie hoch der Spitzensteuersatz ist. Also deutlich rauf mit den Spitzensteuersätzen. Und dann können wir andere Themen nochmal ganz neu diskutieren, weil wir zum ersten Mal eben nicht in diesem Finanzierungsnotstand sind. Ja, das sehe ich genauso. Alle Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen sollen ausschließlich an Regelschulen unterrichtet werden. Das habe ich jetzt kurz eben falsch verstanden. Ich dachte, ich habe jetzt eben nur an körperlich Behinderte gedacht, aber das ist wahrscheinlich eher auf geistig Behinderte bezogen. Ja, körperlich Behinderte sollten sowieso an Regelschulen unterrichtet werden, da ist nicht mal die NPD dagegen. Von daher. Das hier eben ist. Ja, bei geistig Behinderten ist es wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, da ist es nötig, dass sie eben eine spezielle Förderung haben, damit müssen sie auch Spezialschulen und es macht halt einfach keinen Sinn, sie auf richtige Schulen zu schicken, also auf, was heißt richtige Schulen, auf Regelschulen halt eben zu schicken. Wir hatten das ja eben schon mal bei den Trennungen oder bei dem Grundschulalter bis sechs Schuljahre. Es ist nicht sinnvoll, alles in einen Topf zu werfen, denn nicht jeder ist gleich. Das System ist in Deutschland schon mal an die Wand gefahren. Ich möchte mal kurz, weil man sich da so als ich sag mal, Durchschnittsbürger gar nicht so vorstellen kann, möchte ich mal kurz einen Einblick bieten. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Schulleiter, der das an seiner Schule eben aufziehen wollte. Der Mann hat gesagt, naja, dann setzen wir eben in der 9. Klasse, wenn es um den Satz des Pythagoras geht, den Behinderten dahin und der darf dann den anderen Kindern die Dreiecke ausschneiden, während die den Satz beweisen. Und ich dachte mir, meine Fresse, das hier war der Shitstorm, der gerade an uns vorbeigezogen ist. Ich dachte mir, meine Fresse, wie kann man denn so eine Ansicht als Förderung von Behinderten verkaufen? Das ist so ziemlich das Menschenfeindlichste, was ich überhaupt von Angesicht zu Angesicht mal gehört habe. Also ich halte eine Inklusion für den total falschen Ansatz. Eine Inklusion in die Gesellschaft muss gefördert werden und das durch komplett fokussierte Förderung. Also, wir geben doppelt so viel für Behindertenschulen aus wie vorher. Wir fördern die Kooperation zwischen normalen Schulen und Behinderten, zwischen Regelschulen und Behindertenschulen in sozialen Projekten, aber nicht in einen Topf werfen. Das geht ganz, ganz schief. Ja, das ist halt eben, genau das ist es halt. Wir müssen differenzieren und nicht pauschalisieren. Schwierige Frage. Unternehmen sollen auch weiterhin an Parteien spenden dürfen. Natürlich, Unternehmen sollten unbedingt weiter an Parteien spenden dürfen. Denn es ist doch absolut logisch, dass ohne den Einfluss der verschiedenen Lobbygruppen ist doch eine moderne Politik gar nicht mehr möglich. Wie soll denn nun ein SPD-Abgeordneter, ein CDU-Abgeordneter dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen, ohne dass er Partei seiner Partei Geld gespendet wird? Da muss er ja noch selbst irgendwas erledigen. Das Bittere ist halt, dass ich für Parteispenden bin. Allerdings. Na gut, ich kann jetzt natürlich gegen die Argumentation meines Sitznachbarn Herrn Döring sprechen. Aber ich stimme ihr insoweit zu, als dass Parteispenden nach wie vor sinnvoll sind. Ich würde aber ein ganz neues System vorschlagen. Wenn ich 100.000 Euro als Hotelverband an die FDP spenden möchte, dann spende ich das ab jetzt an die zentrale Spendenannahmestelle der Bundesrepublik Deutschland und die leitet das anonymisiert an die FDP weiter und die bekommt einen Zettel, auf dem steht, der Hotelierverband hat was gespendet. Die Höhe der Spende darf nicht mehr relevant sein für ihre Nennung. Jede Spende muss gleich gewichtet werden und dann, nur dann ist es wirklich eine einseitige, eine Einbahnstraße, denn Spenden müssen eine Einbahnstraße sein. Es kann nicht sein, dass man sich Gesetze erkauft. Sollte diese zentrale Spendenannahmestelle nicht möglich sein, dann würde ich genauso wie mein Mit-Podcaster gerne den Herrn Döring kopfüber an eine Brücke hängen. Es ist halt ganz einfach so. Jetzt, um mal vom Sarkasmus abzuweichen. Es ist halt ganz einfach. Jede Partei hat ihre Lobbyverbände, die dafür sind. Oder sagen wir mal, nicht jede Partei, vor allen Dingen, also zumindest keine Lobby, nicht jede Partei hat Lobbyverbände, die ihnen auch wirklich Geld zur Verfügung stellen können. Und da ich generell der Meinung bin, dass bei einer Politik einfach der Einfluss von Geld zurückgedrängt werden muss, bin ich halt eben eher dagegen. Ich denke, ein System wie es eben vorgeschlagen wurde, ist so nicht durchsetzbar. Das habe ich nicht behauptet. Wenn es durchsetzbar wäre, wäre das annehmbar. Ansonsten wäre ich eher dafür, wenn ich unbedingt Parteispenden erlauben muss, dann würde ich sie eher so umbauen, dass Parteispenden von einem Verein auf alle Parteien umgelegt werden und fertig. So fördere ich keine einzelne Partei zu stark, nur weil sie eben Wirtschaftsbosse hinter sich hat. Ich fördere aber halt auch eben, ich lasse aber trotzdem die Möglichkeit, den Parteien extra Einkommen zu lassen. Es ist natürlich eine Möglichkeit. Da es wahrscheinlich auch im Saarland nicht dazu kommen wird, dass wir da irgendeine Änderung haben, würde ich zumindest mal den Gesetzesentwurf, wenn ich da was zu sagen hätte, in die Hand nehmen, der es vorsieht, dass diese Spenden absolut transparent gestaltet werden. Es kann nicht sein, dass ein Rollstuhltäter einen Koffer mit 100.000 Euro verliert. Der muss den schon so früh protokolliert haben, bevor er ihn überhaupt auf seine Räder bekommt. Hui. Der Bau von Minaretten im Saarland soll verboten werden. Ich fange diesmal an. Ich bin der Meinung, dass in einem Staat, indem wir eine absolute Religionsfreiheit und Trennung von Staat und Religion fördern, und das ist der Staat, der mir immer vorschwebt, in diesem Staat den Bau von Minaretten erlauben müssen, einfach weil es die Ideologie so vorsieht. Minarette und Kirchen finde ich beide doof, genauso wie Monarchien und so weiter. Jetzt muss ich kurz zurückrudern, hier steht Bau von Minaretten, nicht Bau von Moscheen. Auch den finde ich sinnvoll, denn auch Kirchen haben Türme. Man muss sich natürlich überlegen, kann es sein, dass in Köln, ja ich weiß, Köln ist nicht im Saarland, aber kann es sein, dass in Köln eine Moschee gebaut wird, deren Minarette höher sind als der Kölner Dom? Und da würde ich sagen, nein, denn Köln und der Kölner Dom sind eng miteinander verbunden, aber ich habe kein Problem damit, wenn jetzt in Saarbrücken ein großes Minarett steht. Denn wenn es eben genug Muslime gibt, und das muss natürlich die Bedingung sein, die dieses Minarett wollen, dann sollen sie es bauen. Und wenn Katholiken einen noch höheren Kirchturm bauen wollen, hey, dann sollen sie ihn bauen, das ist gleichzeitig nochmal eine Wirtschaftsförderung. Aber die Grundidee der Religionsfreiheit, die dahinter steht, ist für mich zu fördern und deshalb muss der Bau von Minaretten erlaubt sein. Ich sehe es ähnlich. Religionsfreiheit garantiert, dass Muslime in Deutschland ihre Religion ausüben dürfen. Genauso wie Katholiken sie ausüben dürfen. So. Ich bin jetzt allerdings absolut dagegen, dass auch nur das, also wenn das Minarett komplett privat finanziert wird, ist es eine Sache. Genauso wie jede Kirche komplett privat finanziert werden soll. Genauso sollte übrigens auch eine Kirchensteuer komplett abgeschafft werden. Aber ich bin auch so an sich gegen den Bau von neuen Minaretten, genauso wie ich gegen den Bau von Moscheen bin, genauso wie ich gegen den Bau von neuen Kirchen bin. Ich bin dafür, jeder Mensch soll seine Religion haben und soll sie ausüben dürfen. Er soll aber andere Menschen damit nicht nerven. Und mich nervt, wenn ich jeden Morgen um 12 Uhr irgendwelche Glocken höre. Mich nervt aber genauso, wenn ich morgens um 12 irgendwelche Moslems singen höre. Also, wenn wir Minarette mit Muezzinen gleichsetzen, dann will ich das nicht haben. Das halte ich für Lärm, Belästigung, Ruhestörung und so weiter. Wie gesagt, es ist halt eben, ich sehe es so, ich bin weder für den Bau von Minaretten noch für den Bau von neuen Kirchen. Das hat für mich jetzt nichts damit zu tun, dass ich den Islam ablehne oder ähnliches. Ich lehne den Islam nämlich genauso ab, wie ich jede andere monotheistische Religion ablehne. Trotzdem sehe ich es halt so, staatliche Förderung dafür auf keinen Fall, genauso wenig wie für andere Kirchen, da Staat und Religion getrennt werden sollten. Und es ist halt ganz einfach meiner Meinung nach deswegen absolut unnötig, neue Minarette zu bauen, da wir es einfach nicht brauchen. Wenn ich, die Diskussion hatten wir letztens erstmal, wenn ich nämlich eine Institution wie ein Minarett oder ein Kirchturm dazu brauche, meine Religion auszuüben, dann bin ich nicht wirklich gläubig, dann bin ich nämlich fixiert auf irgendwelche Normen und Traditionen, die mir eingeredet wurden, die aber mit der Religion selbst nichts zu tun haben. Ja, und genau daran sehe ich das. Ich brauche, um eine Religion auszuüben, brauche ich kein Minarett, ich brauche auch keine Kirche dafür, ich brauche auch keine Moschee und ich brauche nichts. Ich brauche mich selbst und sonst gar nichts. Die kommunale Grundversorgung, Gas, Wasser, Strom und Abfall soll vollständig in öffentlicher Hand sein. Definitiv. Ich bin generell dafür, dass die das eben nicht nur kommunal, sondern ganz bundesstaatlich. Ja. Die komplette Grundversorgung, Gas, Wasser, Strom und Abfall, sollte absolut öffentlicher Hand sein. Dazu zählt außerdem Telefon und Internet. Telefon, Internet. Genauso würde ich dazu auch noch Kliniken, den öffentlichen Nahverkehr, den öffentlichen Fernverkehr dazu zählen. Das sind einfach so wichtige Transportmittel, so wichtige grundlegende, das heißt eben wirklich Grundversorgung. Alles das, was grundlegend zum Funktionieren eines Staates gehört, sollte in staatlicher Kontrolle sein. Ja, genauso wie ich niemals auf die Idee kommen würde, Privatautobahnen zu fördern, darf ich nicht so etwas privatisieren. Jeder Mensch braucht Wasser, jeder Mensch muss seinen Müll abgeholt bekommen. Es kann nicht sein, dass das privatisiert wird, denn Privatisierung würde heißen, wir haben in Köln andere Bedingungen als in Berlin. Und auch das ist nicht fair. Wir brauchen natürlich regional angepasste, aber von der Grundidee her überall gleiche Bedingungen. Und deshalb muss es eine bundesstaatliche Grundversorgung von all diesen Dingen, die ich als Grundrecht fast schon ansehe, geben. Ja, das sehe ich halt eben genauso. Es ist vor allen Dingen, es ist wichtig, dass der Staat eben Einfluss darauf hat, weil nur so hat auch die Bevölkerung selbst Einfluss darauf. Ja. Ich muss als Bürger Deutschlands einfach das Recht haben, in Deutschland, in meiner Kommune, in meinem Bundesland und in meinem Staat Einfluss darauf zu haben, wie mein Wasser zustande kommt, wie mein Strom zustande kommt, woher ich mein Gas kriege und wo mein Müll hinkommt. Da muss ich einfach Einfluss haben. Wenn ich das alles privatisiere, dann habe ich da ungefähr genauso viel Einfluss drauf, wie ich morgens Einfluss drauf habe, was sich mein Lieblingsbeispiel Herr Ackermann morgens unter die Achseln sprüht, was für Schuhe er anzieht und was für Strümpfe er anzieht. Der Unterschied ist, es interessiert mich nicht im geringsten, was er anzieht, es interessiert mich aber sehr wohl, wo ich hinkomme, wenn ich einen Autounfall hatte, wo mein Wasser herkommt, das ich morgens trinke, wo der Abfall hinkommt, den ich produziere und so weiter. Ja, und deshalb klares Ja. Moment, so, jetzt haben wir es. An Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, oder wie ich es gerne formuliere, an Leiharbeiter, das generische Maskulinum, soll weiterhin weniger Lohn als an regulär Beschäftigte gezahlt werden dürfen. Stellt sich für mich gar nicht die Frage überhaupt, wenn zwei Leute nebeneinander stehen und den exakt selben Beruf ausführen, dann müssen beide den exakt selben Lohn bekommen. Alles andere ist totaler Quatsch. Ja, das sehe ich genauso. Wir hatten es vorhin mit den Frauenrechten. Jede Arbeit, die gleiche Arbeit soll gleich bezahlt werden, egal was auf mir, wo ich herkomme, ob ich jetzt Ausländer bin, ob ich Deutscher bin, ob ich sonst etwas bin. Gorilla. Ein Gorilla? Nein, ein Gorilla nicht. Ein Gorilla ist kein Mensch. Ja, aber ein Gorilla sollte genauso viel Geld dafür bekommen. Ich finde, das ist nicht auf irgendwas bezogen. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Ob jetzt der Gorilla die Pressmaschine bedient, ein Behinderter, eine Frau oder ein FDP-Mitglied, selber Lohn für alle. Also außer für das FDP-Mitglied. Wir sind jetzt bei Frage 34, zum Beispiel bei These 34. Mehr Menschen mit Migrationshintergrund sollen im Polizeidienst arbeiten. Nein, ich sehe es ganz einfach so. Für mich macht es einfach keinen Unterschied, eben wegen der Gleichberechtigung, ob ich nun Migrant bin oder ob ich Deutscher bin. Also es kommt natürlich darauf an. Generell bin ich eher dafür, dass zumindest also zum Polizeidienst nur Leute mit deutschem Pass zugelassen sind und keine Ausländer. Und dann ist es mir relativ wurst, ob der Typ jetzt einen Migrationshintergrund hat oder nicht, weil jeder Polizist eben gleich sein soll. Und deswegen sehe ich einfach keinen Grund dazu, es zu fördern, dass mehr Migranten im Polizeidienst arbeiten. Grundsätzlich kann ich dieser Argumentation folgen und würde sie sogar unterstützen. Aber ich habe mir heute Mittag schon, ich habe mir echt viele Gedanken darüber gemacht, wie ich die Frage beim Wahl-O-Maten beantworte. Und ich habe gesagt, ja, ich hätte gerne mehr Migranten. Warum? Ich überlege mir... Damit die NPD nicht so weit oben ist mit deiner Analyse. Nein, nein. Doch, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Ich überlege mir, also erstens, wir haben zwar kein Ausländerkriminalitätsproblem unter Jugendlichen, aber wir haben eine leicht erhöhte Kriminalitätsrate unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Und ich überlege mir jetzt, nimmt ein Jugendlicher mit Migrationshintergrund, der kriminelle Tendenzen hat, einen deutschen Polizisten an, wenn er ihn rügt? Und ich bin der Meinung, nein. Gerade in der islamischen Kultur ist es so, dass ich aber einen Moslem, der älter ist als ich, weiterhin respektiere. Und deshalb halte ich es für intelligent, gerade in den Bezirken, in denen es hohe Migrationsdichte gibt, verstärkt Polizisten mit Migrationshintergrund einzusetzen, einfach um die Gesellschaftsstrukturen zu entsprechen. Eine Polizei muss von der Gesellschaftsstruktur her im Prinzip die Gesellschaft abbilden, weil sie jeden erreichen muss. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach halt eben ein Integrationsproblem, wenn eben diese Ausländer oder Migranten oder Menschen mit Migrantenhintergrund eben Probleme haben, sich zu integrieren. Und dann sollte ich nicht noch fördern, ihre Kultur fördern, die sich ja eben scheinbar nicht in die Deutschland integrieren lässt, wenn sie deswegen straffällig werden, dann sollte ich das nicht gerade noch fördern damit. Ich will eben weg von dieser Kriminalisierung und ich sage nicht, für immer muss das so sein, aber ich sage, wir müssen einen Weg finden, wie wir diese Leute in die Gesellschaft integrieren. Und ich bin der Meinung, dass mehr Polizisten, also ich habe noch nie einen Polizisten mit Migrationshintergrund gesehen, glaube ich. Gut, ich bin jetzt kein Großstadtbereiser und bin nicht viel unterwegs, aber ich kann mich nicht daran erinnern, mal einen gesehen zu haben. Ich sage nicht, wir brauchen Quoten, Quoten sind Quatsch. Ich sage nicht, wir müssen bevorzugen bei der Einstellung, aber wir sollten uns überlegen, wie wir es hinbekommen, dass auch Migranten als Vorbild vorangehen und sich in ein Amt engagieren, das wie kein anderes für den Staat steht. Ja, wenn du das Ganze so formulierst, dann ist es schwer zu widersprechen. Ja, ja, sicher. Wie gesagt, ist es halt meiner Meinung nach, die Diskussion hatten wir ja auch letztens, das Ganze ist ein viel tieferes Problem, nämlich das Integrationsproblem. Ja. Und ich bin immer noch der Meinung, dass halt eben nicht wir uns anstrengen müssen, also die Mehrheit, die Minderheit zu integrieren, sondern die Minderheit sich anstrengen muss, sich in die Mehrheit zu integrieren. Natürlich, ich verlange nicht, dass ein Türke jetzt seine komplette Kultur aufgibt, nur weil er nach Deutschland kommt. Ich verlange aber, dass er seine Kultur so anpasst, dass es unsere Standards erfüllt. Und nicht wir unsere Standards so ändern müssen, dass er seine Kultur hier ausleben kann, wie er will. Ich vergleiche das Ganze jetzt mal und ich erreiche damit den Nerd-Höhepunkt des Abends. Ich vergleiche jetzt Integration mit Gravitation. Und ich gehe dahin, dass Newton sagt, wenn der Apfel auf die Erde fällt, dann treffen sich Apfel und Erde irgendwo zwischen den Punkten, die sie vorher hatten. Ich bin also der Meinung, falls man das verstehen kann, wenn man nicht gerade in diesen Sphären schwebt, in denen ich mich bewege, ich bin also der Meinung, dass wenn sich ein Türke in 80 Millionen Deutsche integriert, am Ende die Gesellschaft nicht mehr so ist, wie sie vor der Integration war. Sie ist deshalb weder islamisch noch sonst was. Sie hat nur einen Schritt aufeinander zugemacht. Und zwar natürlich nur einen 1/80-Millionstel-Schritt. Aber wenn wir jetzt 8 Millionen Migranten in Deutschland haben und 72 Millionen Deutsch-Deutsche, dann kann es nicht sein, dass am Ende deutsch-deutsche Gesellschaften dabei rauskommen. Dann muss man sich irgendwo in der Mitte finden. Man muss schauen, wie man zusammenlebt. Ich denke nicht, dass wir ein Recht darauf haben, ja, weiß ich nicht, diese Landstriche zu beanspruchen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das sehe ich halt komplett anders. Also, das sehe ich halt einfach. Ich bin ein absoluter Befürworter von. Ich bin ein absoluter Befürworter von kulturellen Unterschieden. Und definitiv. Ich bin absolut dafür, dass ein Land seine eigene Kultur behalten darf und sie nicht anpassen muss, nur weil andere Leute jetzt in dieses Land ziehen. Aber woher kommt denn unsere Kultur? Unsere Kultur ist doch gewachsen aus historischen Ereignissen. Und wenn wir jetzt das historische Ereignis haben, 8 Millionen Migranten kommen nach Deutschland, dann muss sie sich daran anpassen. Ja, aber es kommen ja nicht 8 Millionen Migranten auf einmal und diese 8 Millionen Migranten an sich haben ja auch nicht wieder dieselbe Kultur. Schon klar, aber eben, es kann nicht sein, dass wir jetzt auf einer Kultur beharren. Wir können nicht sagen, Deutsch-Deutsch ist die Kultur, die wir immer hatten, die müssen wir beibehalten. Nein, Deutsch-Deutsch ist die Kultur, die wir vor 10 Jahren hatten und jetzt haben wir schon wieder eine andere. Wir haben jetzt nur noch eine halbdeutsch-deutsche Kultur. Wir müssen uns mit unseren historischen Gegebenheiten bewegen. Und dazu gehört für mich, dass wir irgendwie einen Mittelweg finden. Ich will nicht morgen ein Käppi anziehen müssen und einen auf Mullah machen. Ich weiß, dass Mullahs keine Käppis anziehen, aber es geht ums Prinzip. Ich möchte nicht nur noch barfuß laufen können an bestimmten Tagen oder was weiß ich. Genauso wenig, wie ich der Meinung bin, dass alle Deutschen freitags nur noch Pasta essen dürfen. Es geht ums Prinzip. Und das Prinzip heißt, jeder Mensch ist gleich wichtig. Und wenn ich dann werte, dann muss ich am Ende eine Durchschnittskultur finden. Und zwar nicht eine Leitkultur, sondern eine Durchschnittskultur. Das sehe ich eben anders. Wir haben jetzt, das ist unsere Rekordfrage, wir sind jetzt schon über 7 Minuten dran. Ich würde sagen, das ist ein Thema, das wir uns zum Beispiel mit den Stichworten Tilo Sarrazin oder Serdar Somuncu für die Zukunft aufheben und definitiv nochmal in einer Diskussionsrunde behandeln. Diskussionsrunde ist gut, wir sind nur zu zweit in einer Diskussionsgerade behandeln. Wir schneiden Katrin noch mit rein. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter zum nächsten Thema. Trotzdem konnten wir, denke ich, einen guten Überblick bieten. Du bist doof. Du auch. Im Saarland sollen weitere Kliniken zusammengelegt werden. Ich würde sagen, na klar, wenn die Steinzeitmenschen damit klarkamen, sich ihre gebrochenen Beine mit Holz und Gras wieder zu richten, und wenn sie nur Sterblichkeitsraten von über 80% bei Karies hatten, wozu brauchen wir denn überhaupt noch ein Gesundheitssystem? Schafft diesen Geldfresser endlich ab, dann haben wir mehr Chancen, solche Dinge wie Rechtsextremismusprävention zu fördern. Nee, wir machen das ganz einfach so. Du musst jetzt einfach, wir schließen alle öffentlichen Krankenhäuser, wir machen nur noch Privatkrankenhäuser. Nur Reiche haben sollen das Recht auf Gesundheit haben. Das wir anderen Menschen gehören verdammt nochmal in verdammte Höhlen. Das erledigt noch ganz andere Probleme. Endlich haben wir keine Armen mehr in Deutschland, denn die sterben uns einfach weg. Nur noch die Elite überlegt, das ist Darwins Idee. Wir machen alle Krankenhäuser zu Privatkrankenhäusern. Eltern sollen sich weiterhin an den Kosten für die Förderung ihrer Kinder zur Schule beteiligen müssen. Das ist... Achso, du fängst an. Ja gut, das ist... eine Frage, da wir wahrscheinlich nicht weit auseinanderliegen würden. Nein, Bildung muss kostenlos sein. Aber ich habe mit einem schönen Impuls gekriegt, mit jemandem, mit dem ich drüber gesprochen habe. Da hieß es, naja, wenn aber doch der Vater 1 Million im Jahr nach Hause schafft, warum zur Hölle soll er den Bus nicht bezahlen? Und dann würde ich wieder sagen, wir schlagen die Brücke zum Spitzensteuersatz. Der muss den Bus nicht bezahlen, weil er 70% von den 1 Million abdrückt. Also, wir kommen dorthin, dass Bildung komplett kostenlos ist und eben refinanziert wird durch zum Beispiel den erhöhten Spitzensteuersatz. Aber der Schulweg an sich muss für jeden, egal wie reich, egal mit welchem Hintergrund, kostenlos sein. Ja, sofern der Spitzensteuersatz erhöht wird, aber nicht einfach nur... Dann müssen wir natürlich wieder ans Gehalt gehen. Aber dann wirklich der viel Geld hat, bezahlt für 5 andere Kinder den Schulweg. Jo. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt selbst das Ziel. Länger als 7 Minuten werden wir nicht drüber reden. Fang an. Das Saarland soll weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Da muss ich klar widersprechen. Wir hatten vorhin schon mal das Thema Demokratisierung und Demokratie. Ich denke, gerade in einer Demokratie, in einem so politischen Thema wie eben dem Rechtsextremismus, was ja wirklich einfach nur Politik ist und eine andere Politikrichtung, darf ich als Demokrat, der wirklich, als Demokrat bin ich der Meinung, die Demokratie ist die beste Lösung. So. Gleichzeitig muss ich aber als Demokrat sehen, es gibt andere politische Strömungen und die muss ich als genauso richtig für andere Leute eben akzeptieren. So, das heißt also, ich darf aktiv einfach nicht mehr als Demokrat, darf ich aktiv nicht gegen andere politische Strömungen vorgehen, nur weil sie nicht meine eigene sind. Das wäre nicht der Weg der Demokratie. Ja, ich bin ebenso der Meinung, dass wir Rechtsextremismus akzeptieren müssen. Aber ich hatte ein Ja angeklickt. Ich bin der Meinung, dass wir durchaus Projekte starten müssen. Aber wir dürfen sie nicht mehr nennen Projekte gegen Rechtsextremismus, sondern wir müssen Projekte starten, die Migranten integrieren. Das wäre ein Projekt, das gleichzeitig gegen Rechtsextremismus ist. Aber eben nicht mehr mit diesem Fokus gegen etwas. Gegen etwas finde ich eh doof. Der Gag dabei ist mir schon aufgefallen. Gegen etwas finde ich doof. Wir müssen für Dinge sein, für Integration von Behinderten, für Integration von Migranten, für Europa, für Griechenlandrettung und so weiter und so fort. Und das können wir ruhig an die Schulen bringen. Wir können ruhig Kinder darüber diskutieren lassen, wie wir Ausländer besser integrieren. Das heißt aber nicht, dass wir das Ganze direkt mit Hitler verbünden müssen, denn Hitler hatte mit der Sache gar nichts zu tun. Wir müssen nicht immer die Brücke zur NPD schlagen. Ich bin nämlich der Meinung, dass eine große Stärke der NPD das ist, dass gesellschaftliche Randgruppen dorthin gehen. Je mehr wir die NPD und andere rechtsextreme Parteien, genauso wie linksextreme Parteien, an den Rand der Illegalität drängen, desto mehr werden sie sich von der Illegalität nähren. Und das ist eine Gefahr. Wir müssen also weiterhin vorgehen und unsere Kinder so erziehen, wie es unser Ideal vorsieht. Und unser Ideal sieht es eben nicht vor, dass sie extrem werden. Das heißt aber nicht, dass wir extremistische Strömungen nicht dulden. Das ist eben, da will ich jetzt gerade kurz den Bogen schlagen zu eben der Schulendebatte eben. Du sagst ja, nach unserem Ideal. Jetzt ist es so, unser Ideal ist ja ein fortbestehender Staat, der wegbricht, wenn plötzlich alles homosexuell wäre. Was natürlich total irreal ist, dass das passiert. Und genau da haben wir wieder das. Nach unserem Ideal wollen wir einen Staat, der weiter besteht und nicht einen Staat, der aufhört. Und deswegen wäre es ja dann, damit spielst du mir im Grunde so selbst zu. Ich muss aber dann sagen, das spiele ich dir eher wieder zu bei der Diskussion, ich bin dafür, dass wir selbst wählen können. Ich bin dafür, dass über Rechtsradikalismus aufgeklärt wird, was das eigentlich heißt. Eben. Dass ich nicht sagen kann, eine NPD, ja, Rechtsradikalismus ist die Freiheit für alle. Nein, Rechtsradikalismus heißt die Freiheit für eine Volksgruppe. Ja. Oder was heißt die... eigentlich die Freiheit für eine Volksgruppe, nämlich die Volksgruppe der Rechtsextremen, die in einem rechtsextremen Staat unglaublich bevorteilt werden. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass alle anderen Bevölkerungsgruppen unglaublich unterdrückt werden. So, und dann, finde ich, ist es das Recht von jedem freidenkenden Menschen, selbst zu entscheiden, sehe ich das ein, sehe ich Faschismus als eine... beziehungsweise also Rechtsextremismus generell und dann halt Faschismus im Besonderen, als brauchbare Doktrin an oder sehe ich es nicht an, nachdem ich aufgeklärt worden bin. Deswegen sage ich halt eben, nein, Projekte direkt gegen Rechtsextremismus gehen nicht. Das ist einfach, das ist nicht demokratisch. Das ist natürlich von der deutschen Geschichte bedingt, dass wir das eben verhindern wollen oder dass es verhindert werden soll. Aber trotzdem ist es kein Demokrat, es ist einfach nicht demokratisch. Es ist natürlich eine Definitionsfrage. Jetzt, wie lege ich die Frage aus, was sind Projekte gegen Rechtsextremismus? Ich würde sagen, wir schließen den Kompromiss, dass wir sogar einer Meinung sind. Wir müssen aufklären über Rechtsradikalismus, wir müssen aufklären über die Vergangenheit Deutschlands, wir müssen aufklären über die Ziele jeder Partei, der NPD mit eingeschlossen, über neutrale Stellen. Das heißt, wir müssen politische Bildung stärken. Das haben wir heute in einer der ersten Fragen mal beantwortet. Politische Bildung muss früh beginnen, umfassend beginnen, fokussiert beginnen, mit hohem Geld- und Personaleinsatz, mit hohem Einsatz von Herzblut. Und dann können wir Projekte gegen Rechtsextremismus total lassen, weil unsere Bürger aufgeklärt genug sind. Und wer sich dann für Rechtsextremismus entscheidet, der hat das gute Recht dazu, denn der macht das nicht aus vorgespielten Gründen. Ja, sehe ich ähnlich. Wie gesagt, es ist halt, müssen halt einfach als Demokrat, muss man jede politische Richtung akzeptieren. Und dazu gehört halt nun mal eben auch Faschismus. Und wir sind glücklicherweise sogar über eine Minute unter unserer 7-Minuten-Grenze geblieben. Also herzlichen Glückwunsch an uns und weiter mit der allerletzten Frage. Außer du hast noch was? Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, we're awesome. Letzte Frage. Kein generelles Tempolimit auf den Autobahnen im Saarland? Ausrufezeichen. Ich habe jetzt erstmal angekickt. Nein, ich bin eher für ein generelles. Wir müssen Spitzengrenzen machen. Es kann nicht sein, dass ich mit einem total hochgetunten Auto mit 300 über eine Autobahn brettere und damit mich selbst und andere unglaublich gefährde. Generell ist natürlich zu sagen, dass der Erfolg von Tempolimits auf einer Autobahn wäre vor allen Dingen gerade am Anfang sehr, sehr gering. Die würden kaum eingehalten werden, selbst wenn ich blitze. Und gerade generell durch den Aufbau der Verkehrsstrafen bestrafe ich damit vor allen Dingen Leute, die wenig Geld haben, weil die, da die Dinger nicht am Einkommen gemessen sind, sondern pauschal, bestrafe ich damit einfach sozial schwächere Bürger mehr, als ich damit sozial reiche Bürger treffe. Dementsprechend sehe ich das Ganze etwas kritisch, aber ich bin im Gesamten eher dafür, auch wenn die Dinger hoch angesetzt sein sollten. Ich überlege jetzt, ich habe mir überlegt, Tempolimit. Was heißt das für wen? Das heißt für mich erstmal weniger Verkehrstote. Das ist gut. Das heißt für mich weiterhin weniger Ausstoß von Abgasen. Das ist gut. Das heißt für mich, es werden nicht mehr schnelle Autos, sondern sparende Autos gekauft. Das ist gut. Ich kann eigentlich kaum ein Gegenargument finden, weder auf Wirtschaft noch auf soziale Gründe aufgesetzt, das sagt, wir sollten das nicht machen. Also ein generelles Tempolimit einführen, welcher Höhe auch immer, das müssen dann Experten beantworten. Es wird natürlich große Gegenströmungen geben, die das verhindern wollen, alle voran, irgendwelche Lobbyverbände der Autoindustrie, die natürlich hier immer schnellere Autos loswerden wollen. Aber ich würde gerne das von Stefan auftreffen. Willst du uns denn zu einem Volk von Kleinwagenfahrern machen? Eben, ja, will ich. Das ist es ja gerade. Ich würde sogar sagen, wir müssen auf die Idee kommen, fast alle Strafen am Einkommen zu bemessen, wie es im allgemeinen Rechtssystem schon lange durchgeführt wird, müssen wir auch anfangen, Verkehrsrecht durchaus mal auf Einkommen zurückzuführen. Ich möchte jetzt, ich habe im Grunde, muss ich da ja zustimmen, er hat ja meine Idee aufgegriffen. Ja. Ich möchte deswegen jetzt die letzte Frage mit einem weiteren Zitat von Volker Pispers beenden. Ich hoffe, Sie erkennen den Sarkasmus. Meine Damen und Herren, die Erfinder der Endlösung sind keine Kleinwagenfahrer. So, dann wollen wir mal ein Outro aufnehmen. Da das Ganze ja hier mit der Saarlandwahl angefangen hat, beziehungsweise wir den Wahl-O-Mat zur Saarlandwahl gerade abgearbeitet haben, bietet sich's ja an, dass wir noch was zur Saarlandwahl allgemein sagen. Also mein Wahl-O-Mat hat ergeben, dass an der Spitze gleichberechtigt Piraten und Freie Wähler stehen. Ganz hinten landen CDU und FDP. SPD vor der CDU damit. Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war zum Beispiel die CDU vor der SPD. Aber ganz vorne waren bei mir die Piraten und ganz knapp dahinter die NPD. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass halt eben die Fragen im Wahl-O-Maten bei weitem nicht so differenziert sind. Ich kann aber jetzt direkt sagen, ich würde nie diese grenzdebilen Idioten von der NPD wählen. Davor schneide ich mir selbst einen Arm ab. Oder sagen wir mal, ich schneide dir einen Arm ab vorher. Genauso wenig, wie ich auf die Idee kommen würde, Freie Wähler zu wählen, denn die stehen nicht für ein politisches Ideal und dafür bin ich, das haben wir heute schon mal gehabt, zu sehr Ideologe. Wäre ich Saarländer, was ich Gott und dem fliegenden Spaghetti-Monster und Allah und allen anderen sei es gedankt, nicht Saarländer bin, wenn ich es wäre, hätte ich heute Piraten gewählt. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass die Piraten super sind, oder die Besten oder toll oder was weiß ich oder die einzig wählbare Partei, sondern weil ich der Meinung bin, dass wir einen Ruck und einen Politikwechsel brauchen. Dieser Politikwechsel kann nicht von den etablierten Parteien durchgeführt werden, genauso wenig kann er von den Piraten durchgeführt werden. Er kann nur durchgeführt werden, indem ihn die etablierten Parteien aus Angst vor den Piraten annehmen. Genauso wie die Grünen 20 Jahre daran gearbeitet haben, dass plötzlich alle gegen Atomstrom sind, möchte ich, dass in 20 Jahren wir ein anständiges Urheberrecht in Deutschland haben, wir ein freies Internet haben, wir auf die guten Ideen, die man durch digitale Mittel bekommen kann, zurückgreifen. Und deshalb hätte ich Piraten gewählt. Ich hätte jetzt wahrscheinlich, wenn ich wählen müsste, natürlich die NPD gewählt. Nee, Moment, das war ja nicht so. Ich hätte wahrscheinlich auch Piraten gewählt. Eigentlich aus den ähnlichen Gründen wie jetzt Yannick. Beziehungsweise, es ist halt einfach so, wir brauchen eine Änderung in dem politischen Parteispektrum. Genauso brauchen wir aber auch eine Änderung in unserem generellen politischen System. Einfach unser politisches System an sich, die Wahlen, sind nicht mehr zeitgemäß bei so vielen Parteien, wie wir sie momentan haben. Gerade die Erststimmen, beziehungsweise das Prinzip der Erststimmen, war in Ordnung bei 3 Parteien, es ging doch bei 4 Parteien. Jetzt sind wir aber mittlerweile bei 6 relevanten Parteien. Mindestens. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Jetzt auch, um wieder auf die Saarlandwahl zurückzukommen. Beim vorläufigen Amtsergebnis vorhin war die CDU der klare Sieger der Wahl. 35 grob. Dann kam die SPD mit ungefähr 30. Dann kam die Linken mit 12 ungefähr. Jo, die hatten 6 Sitze, ich weiß nicht genau. Ne, die hatten 9. 9 Sitze. 9 Sitze. Ne, mehr, 12 Sitze haben sie, so. 12 Sitze heißt grob 20%. Ging es weiter mit den Piraten mit 7,5% ungefähr und die Grünen gerade so bei 5%. Ja. Und jetzt, damit wir sie auch noch erwähnen, die FDP war bei 1,2%. Das war jetzt natürlich, wir sind komplett politisch neutral. Ja, es ist sowieso. Wir wollen euch keine politische Meinung auf die FDP. Aber generell muss man damit sagen, sie sind jetzt auf derselben Position wie die NPD, nämlich mit 1,2%. Und meiner Meinung nach gehören sie als in der aktuellen Form auch genauso dahin, weil sie auch keine Partei sind, die sich für ein breites Spektrum an Menschen aussetzt. Oder Lösungen bietet. Oder Lösungen bietet, sondern sich einfach nur eine absolute Klientelpartei ist. Und das sind einfach nicht mehr als 1,2% der Bevölkerung. Wenn jetzt die Wahl mal analysiert, muss man die FDP leider rauslassen, denn die sind haben nicht so schlecht abgeschnitten, weil sie im Saarland schlecht sind. Die haben schlecht abgeschnitten, weil sie im Bund und überall nicht mehr wählbar sind, und zwar aus den Gründen, die Stefan gerade genannt hat. Wenn wir jetzt auf Saarland blicken, dann muss man natürlich sagen, die Wahl hat nur stattgefunden, weil Jamaika gescheitert ist. Und das scheinen die Bürger nicht der CDU, sondern den Kleinen übel genommen zu haben. Und ich würde die These gehen, der FDP hat man es übel genommen, dass man die Koalition hat scheitern lassen. Den Grünen hat man es übel genommen, dass man die Koalition hat zustande kommen lassen. Die Grünen sind umgekippt, haben nicht mit Rot-Rot, die eigentlich vollkommen ihrem politischen Spektrum, auch im Saarland entsprechen, zugestimmt, sondern sind eben zum politischen Widersacher gegangen. Die Grünen haben sich damit sogar gegen Opposition entschieden, um hohen Preis für ihre Partizipation an der Regierung bezahlt und wurden vom Wähler abgestraft. Das, was wir jetzt erkennen können, ist, der Durchschnittswähler guckt gar nicht mal so sehr auf Inhalte. Der Durchschnittswähler guckt auf Werte wie Ehrlichkeit. Und die Piraten, die sind ehrlich, indem sie sagen, ey, so viel Ahnung haben wir gar nicht, aber wir sind immerhin ehrlich, wir sind für Freiheit. Viel mehr Ideen haben wir noch gar nicht, aber Freiheit und Ehrlichkeit reicht erstmal aus, um die nächsten 10 Jahre Politik zu machen. Ja, das ist halt eben, generell kann ich auch, glaube ich, es ist, glaube ich, auch halt generell eine Widerspiegelung von dem, was halt eben momentan im ganzen Bund abläuft. Die Grünen sind da, glaube ich, so das einzig etwas Widersprüchliche, weil halt eben, das hat Yannick ja eben erläutert mit Jamaika. Ja. Wir wissen jetzt auch nicht, also beim vorläufigen Amtsergebnis waren sie drin mit genau 5%. Ja, eben. Das kann jetzt sein, dass sie jetzt, dass es irgendwo ein Fehler war, dass es dann, was weiß ich, 4,9 werden oder 5,1. Die Sache ist, wir haben 800.000 Saarländer, die zur Wahl gegangen sind. Wenn jetzt ein Kaff mit 800 Einwohnern da irgendwo falsch gelegen hat, dann sprechen wir von 0,1%. Also 800 Leute mehr oder weniger entscheiden schon über Tod und Fall der Grünen. Genau genommen sind es sogar nur 400 noch was, weil die Wahlbeteiligung bei 400 Leuten liegt. Stimmt. Also es ist noch runter. Also ganz kleine Kulanzen bei Stimmauszählungen und Ähnlichem können ganz große Ergebnisse haben. Deshalb kann es sein, dass die Grünen raus sind und damit wären wirklich die Parteien, die Jamaika zu verantworten hatten, außer der CDU, abgestraft. Ja, gut, die CDU ist jetzt wieder stärkste Kraft. Annegret Kamp-Karrenbauer ist gleichzeitig die Ministerpräsidentin mit dem längsten Namen und der kürzesten Amtszeit. Ich finde sie eigentlich sympathisch. Ich fand die Rosa Jäckchen heute nicht sympathisch. Ihren Gewinnerdaumen auch nicht. Aber es muss eine große Koalition, ist nie wünschenswert, meiner Meinung nach. Aber im Saarland und nur im Saarland ist nichts Schlimmes. Das liegt vor allen Dingen an der Divergenz der CDU zur Bundes-CDU. Ja, eben. Aber vor allen Dingen im Saarland, ich denke, es könnte auch der SPD übel genommen werden, wenn sie jetzt wieder in eine große Koalition gehen. Naja, die SPD ist doch, eben das glaube ich nicht, die SPD ist angetreten mit, wir gehen in eine große Koalition, 30% haben für die SPD gestimmt und da müssen sie jetzt reingehen. Wenn die SPD jetzt was mit den Linken macht, dann waren sie nicht ehrlich. Ich finde das schlecht, dass sie direkt mit großer Koalition angetreten sind, aber wenn man mit so einem Quatsch antritt, dann muss man auch die Eier haben, dazu zu stehen und das traue ich dem Heiko Maas eigentlich zu, denn er hat jetzt 2 Jahre lang übelst gefällt, dann muss er jetzt beim dritten Jahr diese Chance ergreifen und muss Regierung machen, von mir aus dann als Innenminister oder als was weiß ich. Das Saarland ist dadurch nicht gerettet. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man Saarland mit Rheinland-Pfalz zusammenlegen sollte. Aber, naja, was können wir für ein Fazit ziehen? Die Fensterscheiben sind angelaufen. Das ist unser Zeichen dafür, dass wir jetzt eigentlich genug geredet haben. Der Wahl-O-Mat hat gezeigt, dass wir mehr und mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken. Waren wir vor 5 Jahren mit Piraten an der Spitze noch die absoluten Nerds, sind wir jetzt nur noch die Nerds. Denn auch Nicht-Nerds wählen Piraten. Nehmen wir das als Schlusswort. Und wir hören uns Tage wieder, wenn die Scheiben wieder frei sind. Und damit dann Tschüss von dem fliegenden Spaghetti-Monster und Gandhi. Was?